Zum Teufel! Alles in Ordnung, Papendus? Rubbish, George! Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Mir geht's gut, aber... Boah, was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Da war die Explosion. Und dann hat das Verwaltungsgebäude gebrannt. Es war ein seltsames Gefühl, als Peter den Boden unter den Füßen verlor. Als hätte eine göttliche Macht die Schwerelosigkeit ausgeschaltet. Er schwebte gen Himmel, unter ihm glitzerte der Ozean und die Küstenlinie breitete sich als gigantisches Panorama vor ihm aus. Das Knattern des Motorbootes unter ihm ging langsam im leisen Rauschen des Windes unter. Am liebsten wäre Peter ewig weiter geschwebt. Es ist so früh morgens, kein Bomber von Justus kommt. Ja? Zweiter, wo steckst du? Wenn du es genau wissen willst, du störst meine Meditation in der Schwerelosigkeit. Ich hänge nämlich gerade unter einem nagelneuen Gleitschirm und... Lass mich von Jeffreys Motorboot in luftige Höhen ziehen. Toll, Peter. Aber komm so schnell wie möglich auf den Boden der Tatsachen. Es ist was passiert. Wir treffen uns in der Zentrale. Als Peter mit seinem Mountainbike durch das schmiedeeiserne Tor des gebrauchtbaren Center Titus Jonas schoss, kollidierte er fast mit dem Briefträger. Hey, nicht so stürmisch, junger Mann. Entschuldigung, aber ich hab's wirklich eilig. Hier, Post für die drei Detektive. Seid ihr doch, oder? Jo. Schönen Tag noch. Hi, Just, was denn? Im Inneren des Gebäudes gab es eine Explosion, die einen Teil der Außenwand zusammenbrechen ließ. Eine benachbarte Umspannstation wurde schwer beschädigt, woraufhin der Strom in Rocky Beach für eine Stunde ausfiel. Die ebenfalls in unmittelbarer Nähe gelegene Tankstelle ist glücklicherweise nicht mehr in Betrieb, sonst hätte das Feuer eine noch größere Katastrophe auslösen können. Wie durch ein Wunder kam nur eine Person zu Schaden. Ein vorbeifahrender Radfahrer wurde leicht verletzt. Da das Verwaltungsgebäude schon seit einigen Wochen leer steht und ohnehin in naher Zukunft abgerissen werden soll, ist der Sachschaden überschaubar. Die Straße wird jedoch für unbestimmte Zeit gesperrt bleiben, bis sichergestellt ist, dass nicht noch weitere Teile des Gebäudes einstürzen. Und nun live vor Ort, Sharon Lockwood. Dieses Bild der Zerstörung bietet sich heute Morgen den geschockten Bewohnern von Rocky Beach. Da das Feuer erst vor wenigen Stunden gelöscht werden konnte, ist die Ursache der Explosion noch ungeklärt. Inspektor Cotta vom Polizeirevier Rocky Beach hielt weder eine defekte Gasleitung noch Brandstiftung für ausgeschlossen. Die Stromversorgung der Stadt konnte bereits in der Nacht wiederhergestellt werden. Wie lange die Aufräumarbeiten insgesamt dauern werden, steht noch in den Sternen. Der Bürgermeister von Rocky Beach versicherte jedoch, dass die 200-Jahr-Feier der Stadt, deren Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen, wie geplant stattfinden wird. Unglaublich! Eine Explosion hier in Rocky Beach? Meine Güte, was da alles hätte passieren können! Es ist was passiert. Deshalb habe ich dich hierher bestellt. Bob hat angerufen. Und Bob war mal wieder mittendrin. Bob! Du siehst ja furchtbar aus! Vielen Dank, Peter. Das sind aufbauende Worte von einem wahren Freund. Aber was ist denn geschehen? Ist das denn so schwer zu erraten? Ich war der Fahrradfahrer, der leicht verletzt wurde. Also, ich kann euch sagen, auf diese Erfahrung, mich in unmittelbarer Nähe eines explodierenden Hauses zu befinden, hätte ich gern verzichtet. Ihr solltet nicht versuchen, mir das nachzumachen. Obwohl ich dir, Justus, bereits ansehe, dass du liebend gern mit mir getauscht hättest. Liebend gern wäre übertrieben. Aber ich frage mich, ob es nicht durch genaue Beobachtung des Vorgangs möglich gewesen wäre, etwas über die Ursache der Explosion rauszufinden. Es war kein Vorgang, Justus. Es war eine Katastrophe. Und glaub mir, kein Mensch der Welt hätte in dieser Situation etwas beobachten können. Es ging alles so schnell. Als ich begriffen hatte, was überhaupt geschehen war, stand Rubbish George schon neben mir. Rubbish George? Ja, er tauchte plötzlich auf und half mir. Seltsam, hatte ich ganz vergessen. Ich stand wohl so unter Schock. Dann gibt es also einen weiteren Zeugen, von dem die Polizei nichts weiß. Möglicherweise konnte Rubbish George den Vorfall genauer beobachten. Aber was soll er schon beobachtet haben? Es war bestimmt nur eine defekte Gasleitung. Schließlich soll das Gebäude abgerissen werden. Kann doch sein, dass da schon was kaputt war. Möglich. Sag mal, Peter, was hast du denn da eigentlich für einen Brief in deiner Hand? Ist der für uns? Der Brief? Den hatte ich ganz vergessen. Der Postbote hatte mir gerade in die Hand gedrückt. Komisch. Gar kein Absender. Aber nach dem Poststempel ganz in der Nähe abgeschickt. Ja, dann mach auf! Sag schon's weiter. Was steht drin? Etwas, das wohl witzig sein soll. Geht es vielleicht etwas präziser? Gib mal her. Der Stromausfall letzte Nacht war kein Zufall. Es geht um Jacquards Vermächtnis. Santa Monica Pier, 4 Uhr, heute. Stromausfall? Was für ein Stromausfall? Ja, der letzte Nacht durch die Explosion verursacht wurde. Moment mal. Soll das heißen, dass die Explosion gar kein Zufall war? Kein Zufall und damit auch kein Unfall, sondern Absicht. Kein Unfall, kein Zufall und vor allem kein Absender. Da will uns doch jemand auf den Arm nehmen. Dieser Brief ist kein Scherz, er kann keiner sein. Ich fürchte, du übersiehst ein entscheidendes Detail weiter. Wie ist dieser Brief denn zu uns gekommen? Hab ich doch gerade erzählt, mit der Post. Exakt. Und was sagt das über die zeitliche Abfolge der Ereignisse aus? Natürlich, Just. Es bedeutet, dass der Brief bereits gestern abgeschickt wurde. Vor der Explosion. Vor der Explosion? Aber das heißt ja... Dass der Absender des Briefs mindestens einige Stunden vorher wusste, dass es einen Stromausfall geben würde. Der Poststempel ist von gestern. Es gibt also keinen Zweifel. Dieser Brief ist kein Scherz, Kollegen. Die entscheidende Frage ist, wer hat ihn uns geschickt? Und wieso? Der Brief ist beinahe so etwas wie ein Auftrag. Und es sieht so aus, als müssten wir nur heute Nachmittag zum Santa Monica Pier gehen, um ihn anzunehmen. Erstklassig kombiniert, Kollege. Aber wer auch immer dahinter steckt, wir sollten uns nicht unbereit zum Treffpunkt begeben. Moment mal, heißt das, du willst da hingehen? Wir gehen dahin. Wir? Bin ich denn bescheuert? Nur weil irgendein Unbekannter einen Brief schreibt? Peter, der Treffpunkt ist die einzige Spur, die wir in diesem Fall weiterverfolgen können. Fall? Was denn für ein Fall? Also ich würde die Explosion des Verwaltungsgebäudes schon als Fall bezeichnen. Und genau deshalb werden wir nun zum Santa Monica Pier fahren. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit, die wir für Recherchen nutzen können. Ich werde Inspektor Cotter anrufen. Vielleicht gibt es schon Ergebnisse der Spurensuche. Bob, du informierst dich über Jacquard. Die Zeit sollte reichen, um mehr über diesen Mann in Erfahrung zu bringen. Naja, ein bisschen weiß wohl jeder über ihn. Jean-Marie Jacquard, weltberühmter französischer Maler, seit 20 Jahren tot. Ein paar Werke sind so bekannt, dass jeder sie schon mal gesehen haben dürfte. Auf Auktionen erzielen seine Bilder regelmäßig Höchstpreise. Die Frage ist, ob wirklich der Jacquard gemeint ist. Da hast du recht, Peter. Trotzdem sollten wir erstmal mehr über diesen Jacquard rausfinden, solange uns eine weitere Spur fehlt. Okay. Lass mich raten. Für mich hast du auch schon eine Aufgabe, stimmt's? So ist es, Zweiter. Du wirst Rubbish George ausfindig machen und ihn zu den Ereignissen der vergangenen Nacht befragen. Also, an die Arbeit, Kollegen. Es gab eigentlich nur zwei Orte, an denen Rubbish George, der in ganz Rocky Beach bekannte Stadtstreicher, sich aufhielt. Entweder er war in seinem Holzverschlag, den er sich in einer weniger schönen Ecke der Stadt in einem Hinterhof gebaut hatte, oder er saß an der Strandpromenade und wartete darauf, dass ihm die Spaziergänger ein paar Cent in den Plastikbecher warfen, der immer bereitstand. Peter hatte am Strand Glück. Rubbish George hatte es sich auf einer Bank bequem gemacht und biss gerade in ein Sandwich. Guten Morgen, Rubbish George. Sieh an, ein Detektiv. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Detektiv am Morgen bringt Kummer und Sorgen, so war es doch, nicht wahr? Detektiv am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Sagen Sie, George, mir war da etwas zu Ohren gekommen, worüber ich gern mit Ihnen reden würde. Und zwar über die letzte Nacht. Zu Ohren gekommen? Wem nicht? Das war ein ganz schöner Knall, was? Na, guck nicht so verdattert. Ich rede von der Explosion. Du doch auch, oder? Ja, genau. Mein Freund Bob war ganz in der Nähe und Sie waren auch da gewesen. Möglich. Bitte? Möglich. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht etwas gesehen haben. Nur zu. Bitte? Ja, frag doch. Also, haben Sie letzte Nacht etwas beobachtet, was mit der Explosion zusammenhängt? Ja. Was denn? Mal wieder nicht ohne Bezahlung, wie? Ich war gerade damit beschäftigt, die Mülltonne in der Gegend nach Brauchbarem zu durchsuchen, als Bob Andrews auf seinem Fahrrad vorbeikam. Und dann machte es plötzlich Peng und er wurde vom Rad geschleudert. Ich eilte ihm zu Hilfe und machte mich dann wieder aus dem Staub. Aber, George, das weiß ich doch schon längst. Hast du geglaubt, du würdest wertvollere Informationen bekommen? Für lächerliche 50 Cent? Gibt es denn noch wertvollere Informationen? Oh ja, die gibt es. Für Detektive bin ich ganz sicher. Schön, wie viel ist Ihre Information wert? $10. Ha, wie bitte? $10? Das ist ja wohl ein Scherz. Wie du meinst. $5. Okay. Also, da war noch jemand. Unmittelbar bevor Bob mit dem Fahrrad vorbeikam, stieg jemand genau vor dem Verwaltungsgebäude in ein Auto und fuhr davon. Tatsächlich? Konnten Sie erkennen, was für ein jemand das war? Ein Mann oder eine Frau? Woher kam die Person? Wohin fuhr sie? Und was war das für ein Wagen? Für die andere Hälfte des Geldes bekommst du auch die andere Hälfte der Information. Nein, von mir kriegen Sie kein Geld mehr. In Ordnung. Und überhaupt, ich habe nicht mehr so viel. Wie bedauerlich. Hier, das sind $4.85. Mehr habe ich wirklich nicht. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Es war ein Mann, groß, kräftig gebaut, in einen schwarzen Mantel gekleidet. Er kam aus Richtung des Verwaltungsgebäudes. Ob er wirklich drin war, weiß ich nicht. Er fuhr eine schwarze Corvette, Baujahr 1958, und fuhr in Richtung Küste davon. Das ist alles, was ich gesehen habe. Okay, noch was? Ja, die letzten Informationen gibt es oben drauf. Zwecks Aufrechterhaltung unserer guten Geschäftsbeziehung. Es gibt nicht viele Menschen in der Gegend, die so eine Corvette fahren. Ich kenne den Wagen. Er gehört einem Mann, den man in bestimmten Kreisen den Nachtschatten nennt. Natürlich kann ich mich irren, aber wenn es wirklich der Nachtschatten war, dann solltet ihr Detektive euch besser von der Angelegenheit fernhalten. Und was genau ist das für ein Kerl? Jemand, der schmutzige Arbeit für andere Leute macht, wenn man ihm genug dafür bezahlt. Er ist skrupellos. Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen, Peter Shaw. Passt also auf euch auf. Wäre doch bedauerlich, wenn eine meiner profitabelsten Spenderquellen versiegen würde. Am Nachmittag war ein starker Wind aufgekommen, der kalte Luft mitbrachte. Jungs, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so kalt gewesen ist. Es ist Spätherbst und wir haben noch dazu in diesem Jahr mit der Klimaanomalie El Niño zu kämpfen. Sei froh, dass wir nicht noch weiter südlich leben. Dort toben schon seit einigen Wochen immer wieder schwere Unwetter. Wir haben noch genügend Zeit, um die Rechercheergebnisse zu besprechen. Ich habe mit Inspektor Cotta telefoniert. Der war wenig begeistert, dass ich mich für die Explosion interessiere. Er glaubte, wir wären schon wieder in irgendwas verwickelt, aber ich konnte ihm klar machen, dass Bob persönliches Interesse an der Sache hat. Und? Wie zu erwarten war es die Spurensicherung noch nicht besonders weit, aber ein Ergebnis gibt es schon. Die Beamten haben Spuren einer Bombe gefunden. Du meinst, es war ein Anschlag? Sieht so aus. Wer die Bombe gelegt hat und warum, ist noch nicht klar. Und es wird auch noch dauern, bis man mehr darüber weiß, falls man überhaupt etwas rauskriegt. Der Täter hat seine Spuren gut verwischt. Nicht ganz so gut, wie die Polizei glaubt. Ich habe mit Robert Josh gesprochen. Er hat einen Mann gesehen, kurz bevor die Bombe explodierte. Den Nachtschatten. Den Nachtschatten? Peter berichtete in allen Einzelheiten, was er von Rubbish George erfahren hatte. Am Ende hat er mich gewarnt. Wir sollen die Finger von der Sache lassen, meinte er. Peter, nun entspann dich mal. Wir treffen uns nur mit einem Informanten. Das ist vollkommen harmlos, ja? Aber wenn tatsächlich dieser Nachtschatten für die Explosion verantwortlich ist, dann ist der Brief vielleicht von ihm. Vielleicht hat er mitbekommen, dass Bob die Explosion gesehen hat und will seinen einzigen Zeugen nun beseitigen. Peter, die Sorgen, die du dir um deine Freunde machst, sind rührend, aber unnötig. Der Absender hat den Brief bereits vor der Explosion losgeschickt. Zu diesem Zeitpunkt wusste er aber noch gar nicht, dass es einen Zeugen geben würde. Außerdem hat Bob keine schwarze Korvette gesehen, also ist es unwahrscheinlich, dass er andersherum vom Fahrrad des Wagens bemerkt wurde. Nichtsdestotrotz sind das wertvolle Informationen, die wir im Auge behalten sollten. Was hast du denn rausbekommen, Bob? Oh, nicht viel. Jacquard war berühmter Maler, hat hunderte von Bildern gemalt, die nun in Museen der ganzen Welt hängen. Sein Talent zeigt er schon in jungen Jahren. Seine erste Ausstellung hatte er mit gerade mal 17 Jahren und ab da ging es nur noch bergauf. Er heiratete die Halbinderin Hadita Rai, die seine Managerin wurde. Ja, und die beiden hatten einen Sohn. Jean-Marie Jacquard starb nach einer schweren Krankheit mit 68 Jahren. Seine Frau ist inzwischen ebenfalls tot. Ja, was der Sohn heute treibt, habe ich nicht herausfinden können. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe hier ein paar Bücher über Jacquard in der Zentrale deponiert. Außerdem konnte ich eine Adresse ausfindig machen, über die wir mehr herausfinden könnten. Es gibt nämlich eine Jacquard-Gesellschaft, die sich mit dem Leben und Werk des Malers beschäftigt. Interessant ist vielleicht auch noch, dass einer von Jacquards engsten Freunden, der Maler Raúl Hernández, hier in der Gegend lebte. Er war Mexikaner, hat sich aber später in Kalifornien, genauer gesagt in Oxnard, niedergelassen. Ja, Jacquard war daher öfter hier zu Besuch. Hernández ist aber auch schon seit 10 Jahren tot. Und was hast du zum Stichwort Vermächtnis gefunden? Eigentlich gar nichts. Jacquard hat zwar einen Haufen Geld verdient, das er ausgab, als er noch lebte und vererbte, nachdem er gestorben war. Aber da gibt's kein großes Geheimnis oder sowas. Hm. Hey, ihr da! Ja? Das hier soll ich euch geben. Von wem ist das Paket? Spielt keine Rolle. Jetzt nehmt schon. Moment mal. Wer bist du? Wer hat dich beauftragt? Und was ist das überhaupt? Hör mal zu, du Wichtigtuer. Ich hab keine Ahnung, klar? Ich krieg $10 dafür, dass ich euch das hier in die Hand drück. Der Rest ist mir egal. Jetzt nehmt schon. Ach ja, noch was. Ihr habt nicht viel Zeit. Das gibst du nicht. Was sollte denn das? Das bedeutet, unser Informant möchte ein Weilchen in Cognito bleiben und hat diesen Jungen auf seinen Rollerblades vorgeschickt. Ah, zu dumm, dass ich an diese Eventualität nicht gedacht habe. Niemand ist unfehlbar, Just. Aber was ist denn nun in dem Päckchen drin? Briefe. Raúl Hernández. 12 Sunset Cliffs Boulevard, Kalifornien. Der Absender ist Jacquard. Na also. Lieber Raúl. Es ist kaum vorstellbar. Aber allein das Sitzen am Tisch, das Halten des Stiftes und das Konzentrieren auf die Worte, die ich schreiben will, kostet mich heute viel Kraft. An Tagen wie diesen bin ich überzeugt, dass mir nicht einmal eine Woche bleibt. Aber eine Woche ist zu wenig, Raúl. Ich brauche mehr Zeit, um Feuermond zu malen. Im Moment mache ich kaum Fortschritte. Schon die Größe der Leinwand jagt mir Angst ein. Und Nichts klappt auf Anhieb. Ich hoffe nur, dass ich es schaffen werde, das Bild zu beenden, bevor mein Leben zu Ende geht. Du weißt, wie viel mir das Bild bedeutet. Es ist vielleicht das Wichtigste, das ich je gemalt habe. Ich bin zu müde, um mehr zu schreiben. Grüße vom anderen Ende des Lebens. Jean-Marie. Ein Brief von Jacquard an seinen alten Freund Hernandez, den er offenbar vor seinem Tod geschrieben hat. Aber wie kommt der in die Finger von diesem Skaterburschen? Naja, nehmen wir uns mal den zweiten Brief davon. Oh, wow, mein Liebe. Ich komme vorwärts. In den letzten Tagen ging es mir besser. Viel, viel besser als die Woche zuvor. Vielleicht kann ich sogar bald reisen. Mit Feuermond mache ich große Fortschritte. Plötzlich geht mir die Arbeit so leicht wie nie von der Hand. Es bereitet mir fast schon Sorgen. Selbst in meinen besten Phasen habe ich nicht so gut und mit so viel Energie gearbeitet. Hätte ich vielleicht schon viel früher auf dich hören und Feuermond malen sollen? Oder ist es das letzte Aufbäumen meiner Kreativität, weil ich tief in meinem Inneren weiß, dass es nun jederzeit zu Ende gehen kann? Der Arzt hat mir bei seinem letzten Besuch Ruhe geraten. Aber du kennst mich. Ruhe. Als ob es das wäre, was ich brauche. Als ob ich mich je im Leben hätte ausruhen wollen. Nein. Wenn ich sterben muss, dann sicherlich nicht ruhig, lieber Ruhe. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir mit Feuermond umgehen sollen. Bisher war ich der Meinung, die Weise unbedingt ans Licht, sobald ich sterbe. Aber inzwischen sehe ich die Dinge anders. Ich habe in den letzten Wochen viel über mein Leben nachgedacht. Über die wichtigen und die unwichtigen Dinge. Was am Ende bleibt und was nicht. Ich habe Fehler in meinem Leben gemacht. Ich bereue zum Beispiel sehr, dass ich nie eine richtige Vater-Sohn-Beziehung für Ignazio aufbauen konnte und dass mein Sohn so früh fortgegangen ist. Verglichen damit sind all die Erfolge in der Kunst, denen ich jahrzehntelang in der Erde gelaufen bin, vollkommen unwichtig geworden. Ruhm und Ehre interessieren mich immer weniger. Daher habe ich eine Entscheidung getroffen. Wir verraten niemanden. Absolut niemanden. Ich werde ohnehin nicht mehr erleben, wie die Kunstwelt Feuermond aufhört. Und es ist mir auch vollkommen egal. Feuermond soll ein Geheimnis bleiben. Unser Geheimnis. Es würde mir ein diebisches Vergnügen bereiten, wenn Feuermond niemand jemals zu Gesicht bekommt. Was denkst du? Optimistisch dem Ende entgegen lächelnd. Jean-Marie. Rätsel und Geheimnisse. Kollegen, mir scheint, als seien wir hier wirklich auf etwas gestoßen. Ich werde euch den dritten Brief leise vorlesen. Ihr beide tut so, als würdet ihr mitlesen. Aber ich möchte, dass ihr euch die Leute genau anseht. Vielleicht beobachtet uns jemand. Okay. 3. August. Mein lieber Raul. Dies ist mein letzter Brief. Es ist eine bittere Erkenntnis, aber es gibt keinen Zweifel. Ich schaffe es nicht mehr. Seit einer Woche bin ich nicht mehr aufgestanden und heute ist der erste Tag, an dem ich mich stark genug fühle, dich zu schreiben. Es ist seltsam zu wissen, den definitiv letzten Brief an deinen besten Freund zu schreiben. Und trotzdem nicht genug Kraft zu haben, an jedem Satz, an jedem Wort, an jeder Silbe zu feilen, wie ich es gern tun würde. Wir werden uns nun nicht mehr sehen können. Für mich der schmerzlichste Teil meines Sterbens. Aber so ist es nun einmal. Ich will nicht adern mit dem Ende, das mir zugedacht worden ist. Feuermond ist fertig. Und es ist großartig geworden. Deine Idee, Hinweise auf den Gräbern zu hinterlassen, ist gut. So werde ich lächelnd aus dem Leben scheiden können, in dem Wissen, dass nur die Klügsten jemals hinter das Geheimnis kommen und einen Blick auf die Wahrheit werfen lassen. Wenn überhaupt jemand. Otto ist auf dem Weg zu dir. Lassen wir dem Schicksal freien Lauf. Raoul, mein Lieber, meine Zeit ist gekommen. Du weißt, dass du der beste Freund bist, den sich ein Mensch nur wünschen kann. Ich habe es dir oft genug gesagt. Deshalb spare ich mir nun alle Ehrenworte und belasse es bei einem einfachen Danke. Danke, dass ich dich gekannt habe und dass du mein Freund warst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dein offensichtlich langes, erfülltes Leben. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist ein Versprechen. Dein Jean-Marie. Das ist ja richtig traurig. Schon seltsam. Jacquard ist so berühmt, dass er für mich immer nur ein Name war. Nie ein Mensch. Er scheint Raoul sehr nahe gestanden zu haben. Tja, bevor wir uns weiter mit dem Inhalt der Briefe befassen, ist euch was aufgefallen? Ich hab nichts bemerkt. Ich auch nicht. Dieser Typ im hellen Anzug da drüben sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber er hat kein einziges Mal zu uns rübergesehen. Und der Bote, der uns die Briefe gebracht hat? Keine Spur von ihm. Tja, dann... Es geschah so schnell, dass keiner der drei reagieren konnte. Wie aus dem Nichts griff eine Hand von hinten über die Rückenlehne der Bank und entriss Justus die Briefe. Der Junge mit den Rollerblades hatte sich die Briefe in voller Fahrt geschnappt und erhöhte nun sein Tempo. Den schnapp ich mir. Das verstehe ich nicht. Der Typ gibt uns ein paar Briefe, um sie uns später wieder abzunehmen. Also, das ergibt doch keinen Sinn. Wir sollten die Briefe lesen, so viel steht fest. Ja, und wozu? Damit wir auf etwas aufmerksam werden vielleicht. Damit wir wissen, was es mit Jacquard und seinem Vermächtnis auf sich hat. Aber wo ist denn nun der Zusammenhang zwischen der Explosion und den Briefen? Ich gestehe, ich weiß es nicht. Was muss einem geben? Da kommt Peter schon wieder zurück. Hey Peter, alles in Ordnung? Ja, ich hätte ihn fast gehabt. Aber eben nur fast. Wir sollten so schnell wie möglich versuchen, die Briefe aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Das Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen nur etwa 20 Minuten lang. Danach wird es schwierig werden, sich an Details zu erinnern. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, in Ordnung. Das ist ja schon mal ein Anfang. Nun zum Dieb selbst. Ohne seine riesige Brille und mit anderer Kleidung würde man ihn wahrscheinlich nicht erkennen, wenn er gerade in diesem Moment an uns vorbeiginge. Es wäre trotzdem gut, wenn wir einen Anhaltspunkt hätten. Peter, ist dir irgendwas aufgefallen? Seine Rollerblades waren von Speedsport, weil die Marke ist ziemlich verbreitet. Ach ja, und dann war da noch ein Tattoo auf seinem Oberarm. Was für ein Tattoo? Miller. Miller? Ja, Miller. Wie der gleichnamige Cornflakes-Hersteller. Das Tattoo hatte den gleichen Schriftzug wie auf den Cornflakes-Packungen. Kommt, Kollegen. Fahren wir zurück in die Zentrale. Wir haben ein paar Anrufe zu erledigen. Hallo Henry, ich bin's, Justus. Ich hab dir doch mal von unserer Telefonlawine erzählt. Ja genau, es ist wieder soweit. Wir suchen jemanden, der eine besondere Tätowierung auf dem Oberarm hat. Den Schriftzug von der Cornflakes-Firma Miller. Danke Henry, bis dann. Die Telefonlawine, hab ich's mir doch gedacht. Dieser Fall eignet sich einfach perfekt dafür. Wahrscheinlich ist dieses Miller-Tattoo einzigartig, wenn es das Cornflakes-Logo ist. Warten. Vor morgen bekommen wir keine Rückmeldung. Wir sollten die Zeit nutzen und uns näher mit Jacquards Briefen beschäftigen. In den letzten Wochen seines Lebens hat er wie besessen an einem Bild gearbeitet. An Feuermond. Feuermond ist aber nirgendwo als Bild verzeichnet. Komisch. Vielleicht kennt man es unter anderem Namen oder es ist gänzlich unbekannt geblieben. Unbekannt? Kaum. Immerhin war es sein letztes Bild. Aber Moment mal, wie hieß es in seinen Briefen? Es würde ihm großes Vergnügen bereiten, wenn niemand von Feuermond erführe. Womöglich hat er das Gemälde niemandem gezeigt. Aber wozu sollte das gut sein? Ein Bild, das niemand sieht? Nicht niemand, nur die Klügsten. Irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Auf jeden Fall ist es ein Geheimnis. Okay, es geht also um das letzte Gemälde eines berühmten Malers, das es gar nicht gibt und irgendwie dann aber doch. Klingt vorerst nicht weiter gefährlich. Ich bin dabei. Als Bob am Abend nach Hause kam, saßen seine Eltern mit einem Glas Wein im Wohnzimmer. Na, mein Sohn? Ärger gehabt? Du siehst so betrübt aus. Hat Mathilda Jonas euch wieder zum Aufhören auf dem Schrottplatz verdonnert? Wie sähst du denn aus, wenn du letzte Nacht kaum geschlafen hättest, weil du mitten in eine Explosion geraten bist? Ich bin nicht mitten in die Explosion geraten, Mama. Es ist so alles gut gegangen. Trotzdem, du siehst müde aus. Du hättest dich heute von deinem Schock erholen und zu Hause bleiben sollen, anstatt gleich wieder zu Justus zu laufen. Da kann ich mich aber am besten erholen. Dann gehst du aber gleich ins Bett, ja? Ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Hausaufgaben? Aber morgen ist doch Sonntag. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Du kennst dich doch mit Kunst aus. Ja, was fällt dir zu Jean-Marie Jacquard ein? Oder zu Raúl Hernández? Naja, so einiges. Was willst du wissen? Alles. Mrs. Andrews lieferte aus dem Stegreif Lebensläufe der beiden Maler ab. Doch das meiste davon war Bob schon bekannt. Außerdem war Hernández Jacquards Freund. Doch während Jacquard Weltruhm erlangte, wurde Hernández kaum bekannt. Warum? War er denn so viel schlechter? Schlechter? Was ist in der Kunst schon gut oder schlecht? Hernández malte anders. Er war verspielter, probierte mehr aus. Er war nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer. Und er versuchte sich in allen nur erdenklichen Maltechniken. Ja, aber das klingt für mich so, als hätte er mehr drauf gehabt als Jacquard. Das mag sogar stimmen. Was Jacquards Bilder weltberühmt macht, ist sein unverwechselbarer Stil. Ein Jacquard sieht einfach aus wie ein Jacquard. Ein Hernández kann man verwechseln. Er hat nie seine eigene Bildsprache gefunden. Und das ist letztendlich, was Kunst zu etwas Besonderem macht, wenn du weißt, was ich meine. Naja, so halb. In Oxnard gibt es ein Hernández-Haus. Er hat früher mal in dem Haus gelebt und jetzt ist dort ein kleines Museum eingerichtet worden. Wir können ja mal hinfahren. Mal sehen. Was ist jetzt mit Jacquard? Kennst du seine Bilder? Na sicher, eine Menge. Ah, gut. Auch eins, das Feuermond heißt. Feuermond? Und ob? Ach, tatsächlich? Seltsam, weil ich hab's in keinem einzigen Bildband gefunden. Na, das wundert mich nicht. Und wieso nicht? Weil Feuermond nicht existiert. Abgesehen von ein paar Joggern war der Strand am nächsten Tag menschenleer. Das schlechte Wetter hatte sämtliche Badegäste vertrieben. Inzwischen war die Sonne gänzlich hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden und es schien, als würde sie sich erst nächsten Sommer wieder blicken lassen. Seht mal, auf Knox Island wird schon eifrig gearbeitet. Das ist bestimmt alles für die 200-Jahr-Feier. Jetzt sagst du auch schon Knox Island. Nur weil Charles Knox die Insel gekauft und sich dort niedergelassen hat, heißt es doch noch lange nicht, dass man sie nach ihm benennen muss. Knox hat viel Geld in die Stadt gebracht. Ohne ihn würde es in 2 Wochen kein so riesiges Stadtfest geben. Ja, er hat sich sein Ansehen sozusagen erkauft. Aber egal. Kommen wir zu wichtigeren Dingen. Du wolltest uns erzählen, was du herausgefunden hast, Bob. Schieß los. Also, meine Mutter ist eine richtige Kunstexpertin. Ja. Es gibt ein Gemälde mit dem Namen Feuermond. Naja, jedenfalls theoretisch. Ein theoretisches Gemälde. Das klingt vielversprechend. Also, sie sagte, Feuermond wäre unter Kunstkennern eine Art moderner Mythos. Es heißt, Jean-Marie Jacquard habe kurz vor seinem Tod an diesem Bild gearbeitet. Ja, aber gesehen hat es niemand. Es ist anscheinend verschollen. Ja, und viele Leute glauben, dass es das Bild nie gegeben hat. Aber die Briefe von Jacquard beweisen nur das Gegenteil. Richtig, Peter. In den Briefen heißt es sogar klar und deutlich, dass Jacquard sein Werk am liebsten unter Verschluss halten würde. Nur die Klügsten sollen es zu Gesicht bekommen. Wenn die Existenz von Feuermond in Fachkreisen trotz dieser Briefe angezweifelt wird, lässt das nur 2 logische Schlüsse zu. Entweder die Briefe sind Fälschungen, oder sie hat bisher kaum jemand zu Gesicht bekommen. Das kann ich morgen bestimmt über die Jakar-Gesellschaft herausbekommen. Gut, dann schlage ich vor, wir kehren diesen unwirtlichen Witterungsverhältnissen den Rücken und nutzen den Rest des Tages für eine Beschäftigung, die für ungemütliche Sonntage geradezu prädestiniert ist. Und die wäre? Ein Besuch im Museum. Du meinst das Hernandez-Haus in Oxnard? Exakt. Was ist los, Walter? Da vorne an der Straße, da war gerade ein Auto. Das ist an einer Straße nichts Ungewöhnliches. Nicht irgendein Auto. Eine Corvette, schwarz, glaube ich. Sie fuhr eben um die Ecke. Baujahr? Keine Ahnung, so genau habe ich sie ja auch nicht gesehen. 50er Jahre würde ich tippen. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich meine, es ging alles so schnell. Schon gut, Peter. Das kann Zufall gewesen sein. Wir halten die Augen offen, okay? Aber lassen wir uns davon jetzt nicht verrückt machen. Das Museum war klein und beinahe leer. An diesem kalten Sonntag hatte wohl halb Kalifornien beschlossen, lieber keinen Fuß vor die Tür zu setzen. Hernandez hat sich im Gegensatz zu seinem Freund Jacquard nie auf einen Stil festgelegt. Er hat viele verschiedene Techniken ausprobiert und sich neben der Malerei auch der Bildhauerei gewidmet. Seine Kunst hat dadurch nie ein eigenes Gesicht bekommen. Also so hat es mir zumindest meine Mom erklärt. Wenn man vor einem Jacquard steht, dann weiß man es sofort. Das ist ein Jacquard. Selbst wenn man das Bild vorher noch nicht kannte. Ja, und bei einem Hernandez gelingt einem das kaum. Er war einfach zu vielseitig, ja. Also eine Eigenschaft, die die Kunstwelt bedauerlicherweise nicht honoriert. Nach Jacquards Tod war es allerdings auch mit Hernandez' Arbeit vorbei. Er malte nur noch ein paar Bilder und zog sich dann zurück. In einem Interview sagte er mal, der Sinn für die Kunst hätte ihn nach dem Tod seines engsten Freundes verlassen. Hier, das ist ein Selbstbildnis von Raúl Hernández. Das ist Hernandez? Ich kann kaum erkennen, dass es überhaupt ein Mensch ist. Er hat für dieses Selbstporträt klassische Elemente aus dem Kubismus verwendet. Was du nicht sagst. Und was ist das hier? Auch ein Kubismus? Nein. Sondern ein riesiger Klecks Vogeldreck auf der Windschutzscheibe. Eine interessante Interpretation, die Señor Hernandez sicherlich gefallen hätte. Er war nämlich ein Witzbold. Tatsächlich ist der vermeintliche Fliegendreck auch ein Selbstbildnis. Ein besseres diesmal. Ein Selbstbildnis? Dann hatte Hernandez allerdings eine sehr verschrobene Wahrnehmung seiner selbst. Verschoben. Nicht verschroben. Das Bild ist eine Anamorphose, richtig? Ich sehe, wir haben es mit einem Experten zu tun. Wie erfreulich, dass es auch junge Leute gibt, die sich für Kunst interessieren. Ja. Was ist eine Anamorphose? Ein verschobenes Bild. Bei einer Anamorphose arbeitet der Maler mit perspektivischen Verzerrungen. Am besten, ihr seht es euch an, dann begreift ihr es sofort. Stellt euch mal an die rote Markierung dort am Boden. Boah. Das ist ja irre. Ein erstaunlicher Effekt. Der Maler zieht das Motiv so extrem in die Breite, dass es für den Betrachter aus der normalen Perspektive nicht zu erkennen ist. Es sei denn, er sieht sich das Gemälde aus einem sehr spitzen Winkel an und entzerrt es damit. Diese Verzerrung ist eine Art Verschlüsselung. Wenn man nicht weiß, dass man diese Perspektive einnehmen muss, dann bleibt der Inhalt des Gemäldes verborgen. Da hast du recht. Im Mittelalter zum Beispiel wurden Anamorphosen gemalt, um anstößige Botschaften zu verschleiern. Señor Hernandez hat auch einige Bilder geschaffen, die noch komplizierter verschlüsselt sind. Man braucht speziell geformte Spiegel, die die Darstellung entzerren. Faszinierend. Gibt es in diesem Museum solche Bilder? Leider nicht. Viele Gemälde sind im Laufe der Jahre im Besitz privater Sammler gelandet. Schade. Aber Sie scheinen sich ja sehr gut mit Raúl Hernandez auszukennen. Ich bin gewissermaßen Hernandez-Expertin. Wir bereiten ein Referat für die Schule vor. Die Aufgabe war, sich einen Maler aus der Gegend auszusuchen und über ihn einen Vortrag zu halten. Wir haben uns für Hernandez entschieden. Die meisten Informationen, die wir fanden, beziehen sich allerdings auf Hernandez' Verbindung zu Jean-Marie Jacquard. Da dieser weltberühmt ist, entschieden wir, unseren Referatsschwerpunkt auf dieses Thema zu richten. Ich verstehe. Gibt es Bücher zu diesem Thema, was die beiden zusammen gemacht haben? Oder ist ihr Briefwechsel veröffentlicht worden? Briefwechsel? Ja, oder haben sie sich keine Briefe geschrieben? Doch, ja, es gibt Briefe. Sie wurden in einem Buch veröffentlicht. Ein paar wenigstens. Die anderen sind verschollen. Eigentlich ist es ein Buch über Jacquard, aber es sind auch ein paar Briefe von Hernandez abgedruckt. Ihr findet es unten im Museumsshop. Ich muss gehen. Da drüben hat, glaube ich, jemand eine Frage. Ja, sag mal, Kollegen, was hat die denn auf einmal? Interessante Frage, Bob. Ich denke, wir sollten diese Dame im Geiste mit einem Fragezeichen. Justus kaufte sich im Museumsshop alle Bücher, die ihm hilfreich erschienen. Und dazu noch ein kleines Bastelset, mit dem man Anamorphosen selbst herstellen konnte. Auf dem Weg nach draußen begann er in einem der Bücher zu blättern. Was machen wir jetzt? Kommen wir nach Hause? Nein, wir bleiben noch eine Weile in Oxnard. Und warum? Deswegen. Ein Brief von Hernandez an Jacquard? Genau, geschrieben am 9. August, Jacquards Todestag. Er hat ihn also nicht mehr rechtzeitig bekommen. Wie tragisch. Und was steht drin? Moment, das Wichtigste. Feuermond ist nicht nur dein Vermächtnis, sondern auch das Vermächtnis unserer Freundschaft. Ich freue mich darauf, es bald zu Gesicht zu bekommen. Danach werde ich es verschwinden lassen. Und nur wer die Hinweise auf den Gräbern versteht, wird es wieder entdecken können. So werde auch ich nicht mehr zu Lebzeiten erfahren, ob das Rätsel jemals gelöst wird. Wieder etwas, das wir beide teilen. Du und ich. Und? Und was, Justus? Merkt ihr nichts? Die Hinweise auf den Gräbern. Davon war schon in den anderen Briefen die Rede. Ich hatte es allerdings nicht verstanden, was für Gräber gemeint waren. Aber hier ist es deutlicher. Es geht um die Gräber von Jacquard und Hernandez selbst. Sie haben dort einen Hinweis auf Feuermond versteckt. Hernandez liegt auf dem Friedhof an der Fifth Street. Das ist gar nicht weit von hier. Hier ist das Grab. Ach, das sieht ja fast ärmlich aus. Hernandez hielt wohl nichts von posthumer Prahlerei. Post? Was? Postum, nach dem Tod. Ach so. Also ich könnte mir vorstellen, dass er selbst zu Lebzeiten veranlasst hat, ihm kein Mausoleum oder sowas zu bauen. Wenn das so ist, dann hat er es sicherlich auch nicht dem Zufall überlassen, wie die Inschrift auf dem Grabstein lauten wird. Hier steht etwas. Also... Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Ja, Moment mal, Moment mal. Ja, in dem Buch, das ich gestern aus der Bibliothek mitgebracht habe. Moment. Also, ich bin mir ganz sicher, warte. Da. Wusste ich's doch. Ein Foto von Jean-Marie Jacquards Grab in Paris. Da ist ebenfalls ein Spruch eingraviert. Allerdings auf Französisch. Ja, die Übersetzung steht drunter. Hast du das letzte Werk gesehen? Dann hast du viel gesehen. Und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Am nächsten Tag fing Bob seine Freunde in der Schule zur Mittagspause ab. Er hatte Neuigkeiten. Sie setzten sich in der Cafeteria an einen Tisch und steckten die Köpfe zusammen. Ich hatte gerade eine Freistunde, Jungs, und die habe ich genutzt, um bei der Jacquard-Gesellschaft anzurufen. Und jetzt stellt euch vor, was ich herausgefunden habe. Spuck schon aus. Nicht dein Essen, sondern das, was du herausgefunden hast. Haha. Also... Die drei Jacquard-Briefe, die wir in den Händen hielten, sind erst vor wenigen Wochen auf einem verstaubten Dachboden in Oxnard entdeckt worden. Bloß, bis vor kurzem wusste kein Mensch, dass sie überhaupt existierten. Nach Hernandez Tod musste sich wohl jemand unter den Nagel gerissen haben und dann vergessen haben. Aha, das erklärt also, warum Feuermond bisher als Legende galt. Ja, jedenfalls wurde der Fund der Briefe in Fachkreisen bekannt gegeben und heiß diskutiert, ohne jedoch ihren Inhalt zu veröffentlichen. Das wollte sich die Jacquard-Gesellschaft für die nächste größere Ausstellung aufheben. Als Bonbon sozusagen. Doch kurz nachdem der Fund der Briefe bekannt wurde, wurden sie gestohlen. Vor genau einer Woche nämlich. Interessant. Wir müssen unbedingt rausfinden, wo dieser Miller steckt und wer ihn beauftragt hat. Anders kommen wir nicht weiter. Hoffentlich hat sich heute jemand auf die Telefonleitung gemeldet. Zwei Anrufe. Endlich. Sie haben zwei neue Nachrichten. Jungs, was geht ab? Ihr sucht Leute mit schrägen Tattoos, ja? Okay, die könnt ihr haben. Ich habe nämlich, und zwar ungedopt, einen pupsenden Pinguin auf dem Rücken. Ey, das hat nicht jeder, oder? Und nächste Woche kommt vielleicht noch ein kotzendes Kamel dazu. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, würde gerne mitmachen bei eurem Projekt. Aber eins ist ja wohl klar. Ohne Asche läuft da gar nichts. Niente, nada, nothing. Ihr müsst mich schon bezahlen, wenn ich euch den Pinguin zeigen soll. Also Jungs, was lasst ihr springen? Und na. Geiz bloß nicht mit der Kohle. Man kann ja über die Effizienz der Telefonlawine sagen, was man will. Humoristisches Potenzial hat sie allemal. Humoristisches Potenzial? Der Typ war der Hammer. Komm, Justus, es reicht. Lass mal die andere Nachricht abspielen, okay? Hallo, hier ist Ken. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ihr sucht jemand mit einem Miller-Tattoo auf dem Oberarm? Ich glaube, ich weiß, wen ihr meint. So ein Skater-Typ. Auf jeden Fall trägt er Miller-Tattoo und wird von seinen Freunden auch so genannt. Miller ist wohl sein Spitzname. Hängt meistens auf dem Skateboardplatz von Santa Monica. Hier ist der Skateboardplatz. Was machst du denn da, Peter? Wonach sieht's denn aus? Rollerblades. Du willst dich unauffällig unter die anderen mischen? Das ist eine hervorragende Idee, Zweiter. Ich weiß. Vor allem will ich verhindern, dass der Typ mir ein zweites Mal entwischt. Also schnell wie der bin ich schon lange. Seht ihr ihn? Nein. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn ohne Sonnenbrille wiedererkennen würde. Da vorne ist er. Bist du sicher? Ja, ich habe das Tattoo gesehen. Was für ein Angeber. Dreht seine Runden um die Spaziergänger, als bekäme er Geld dafür. Oh ey, pass auf. Sorry, war keine Absicht. Na, wenigstens ist er höflich. Von wegen. Habt ihr es nicht gesehen? Gesehen? Was denn? Er hat dem Mann etwas abgenommen, als er ihn streifte. Na, ich tippe mal auf seine Brieftasche. Den schnapp ich mir. Peter machte sich auf den Weg zum Skaterplatz, zu dem Miller sich zurückgezogen hatte. Dort inspizierte er in aller Ruhe seine Beute. Dann bemerkte er Peter. Augenblicklich drehte er sich um, sprang in die Halfpipe, raste senkrecht nach unten, drehte eine Kurve und flog seitlich aus der Pipe hinaus. Gekonnt landete er auf den Rollen seiner Blades und suchte das Wald. Na warte, diesmal krieg ich dich! Peter beschleunigte so schnell, dass er fast stürzte. Der Flüchtende raste auf eine niedrige Mauer zu, die das Skatergelände begrenzte, ging in die Knie, holte Schwung und schnellte in die Höhe. Miller schaffte es nur beinahe. Sein linker Fuß blieb an der Kante hängen und er flog in einem spektakulären Bogen über die Mauer, überschlug sich in der Luft und landete hart auf dem Rücken. Doch schon einen Moment später war er wieder auf den Beinen. Dann war auch Peter an der Mauer, sammelte seine Kraft, stieß sich ab und nahm das Hindernis problemlos. Der Schwung trieb ihn direkt auf Miller zu, der gerade erst dabei war, wieder in Fahrt zu kommen. Peter packte ihn und riss ihn mit sich zu Boden. Rück die Brieftasche raus! Die? Hä? Was willst du von mir, du Freak? Die Brieftasche, die du dem Mann eben abgenommen hast. Her damit! Miller war so überrascht, dass er kaum zögerte und die Geldbörse hervorholte. Peter nahm sie ihm ab und lockerte seinen Griff dabei absichtlich. Wie erwartet, nutzte Miller die Gelegenheit, riss sich los und floh. Peter unternahm einen halbherzigen Verfolgungsversuch, rammte vorsätzlich einen Betonpfeiler und ließ Miller entkommen. Dann gab er dem blassen Touristen die Brieftasche zurück. Danach kehrte er schnell zu seinen beiden Freunden zurück, die alles genau beobachtet hatten. Super, Peter, dem hast du's gezeigt. Und hast du ihm den Peilsender angeheftet? Aber sicher doch. Super! Miller dürfte jetzt ziemlich nervös sein und sucht mit etwas Glück sofort seinen Auftraggeber auf. Und dann wissen wir, wer unser geheimnisvoller Informant ist. Die drei Fragezeichen folgten Miller bis in die Berge, den Rustic Canyon hinauf. Hier waren nur noch wenige Wohnhäuser. Hier ist er reingefahren. Kommt. Willst du etwa einfach in die Hütte hineinspazieren, wenn Mr. X und Miller da drin sind? Nein, ich will sie nur belauschen. Hier drüben, hier steht ein Fenster offen. Bist du dir also sicher, dass das nichts zu bedeuten hat? Nein, ehrlich gesagt nicht. Du musst wissen, ich hatte mit den drei Burschen schon einmal zu tun. Und auch wenn sie manchmal eine lange Leitung haben, darf man sie nicht unterschätzen. Es ist mir allerdings ein Rätsel, wie sie dir auf die Spur gekommen sein sollten. Wahrscheinlich war es nur Zufall. Vielleicht solltest du den Strand von Santa Monica in den nächsten Tagen meiden. Moment mal. Das war aber nicht vereinbart. Ich werde mich doch nicht tagelang verstecken. Dafür hast du mich nicht bezahlt. Fein, deine Sache. Dann lass dich doch von den dreien eben beim Taschendiebstahl erwischen und dafür anzeigen, dass du Touristen ihre Urlaubskasse abnimmst. Aber ich habe damit dann nichts mehr zu tun. Meinst du wirklich, die würden mich anzeigen? Ich weiß es nicht, Miller. Was den Vorfall heute am Skaterplatz angeht, ist deine Sache. Damit habe ich nichts zu tun. Gefährlich wird es für dich erst, wenn du den dreien erzählst, von wem du den Auftrag bekommen hast, ihnen die Briefe zu geben. Dann droht Gefahr von ganz anderer Seite. Na gut, dann fahre ich mal wieder. Okay, Miller, bis dann. Sag mal, war das nicht? Ja? Oh, guten Abend, Monsieur. Nein, alles bestens, ich habe Zeit. Worum geht's denn? Aha. Gut. Morgen Mittag um 12 am Chinese Theater. Ja, kein Problem, ich werde da sein. Danke. Auf Wiederhören, Monsieur Eugenie. Hey, Just, ist das nicht... Ja, das ist sie. Britney. Chinee also, er ist zurück. Und Britney auch. Ja, und beide verfolgen einen Plan. So viel ist klar, aber was für ein Plan? Warum lässt Brittany uns die Jacquard-Briefe überbringen? Das liegt doch auf der Hand. Sie führt das im Schilde, genau wie beim letzten Mal. Sie will uns für ihre Zwecke benutzen. Aber was sollten wir zu ihren Gunsten tun? Das ist mir absolut schleierhaft. Mir ehrlich gesagt auch. Aber ich weiß, wie wir es herausfinden. Brittany hat sich doch mit Eugenie verabredet. Morgen Mittag 12 Uhr am Shiny Theater. Moment, Brittany sagte am Telefon nicht, dass sie sich morgen mit Eugenie trifft. Sie nannten nur den Ort und die Zeit. Also, morgen um 12 kann am Chinese Theater alles Mögliche passieren. Ja, auch wieder wahr. Aber so oder so, wir sollen da sein. Brittany legt uns nicht nochmal rein. Nicht wahr, Justus? Just? Hörst du überhaupt zu? Ja, klar, ich höre zu. Morgen um 12, ja, das ist ein guter Plan. Vielleicht sollten wir jetzt gehen. Es war ein langer Tag und morgen... Verdammt. Morgen ist ja Dienstag. Und um 12 sind wir noch in der Schule. Wie sollen wir... Ach, das macht gar nichts. Wir verpassen nur die letzten 2 Stunden. In meinem Fall sind das Mathe und Geschichte. Auf beides kann ich gut verzichten. Wenn ich mich richtig an deine letzten Prüfungsergebnisse erinnere, Peter, dann kannst du das nicht. Ach, komm schon, Bob. Wenn ich mal alt und grau bin, wird sich kein Mensch mehr für 2 verpasste Schulstunden interessieren. Aber dass ich den berühmt-berüchtigten Meister die Victor Eugenie hinter Gittern gebracht habe, das werde ich noch meinen Urenkeln erzählen können. Überredet. So, dann sollten wir jetzt wirklich gehen. Und, grübel nicht so viel, ne, Jus? Wie kommst du drauf, dass ich grüble? Machst du Witze? Aber glaub mir, das bringt dich nicht weiter. Die Geschichte mit Brittany ist längst vorbei. Vergiss es einfach, okay? Na klar. Also, bis dann. Justus hatte Bauchschmerzen, Bob hatte Zahnschmerzen und Peter verstauchte sich in der Sportstunde den Fuß. Mit diesen Ausreden meldeten sich die drei Detektive vom Unterricht ab und machten sich auf den Weg zum Chinese Theater. Ach, hoffentlich finden wir Brittany überhaupt bei diesem Gewimmel. Sollen wir aussteigen? Nein, von hier aus haben wir die beste Sicht. Noch 5 Minuten bis 12. Da ist sie! Hä? Wo denn? Da vorne an der Mauer mit der Zeitung in der Hand. Sie war die ganze Zeit da, glaube ich. Wir haben sie nur nicht erkannt mit der dunklen Baseballmütze. Tatsächlich, das ist sie. Ob sie uns gesehen hat? Glaube ich nicht. Sie scheint nach jemand Bestimmten Ausschau zu halten. Außerdem rechnet sie ja nicht mit uns. Seht mal, da geht jemand auf sie zu. Ein dunkelhäutiger Mann im schwarzen Mantel. Vermutlich ein Mexikaner. Was zieht der denn da aus der Tasche? Eine Stadtkarte? Ja. Falscher Alarm, Kollegen. Nur ein Tourist. Ach, Tourist, so ein Blödsinn. Seht doch mal. Sie hat ihm gerade etwas zugeschoben. Wie bitte? Ja, sah aus wie ein Umschlag. Sie hat ihn dem Mann unter dem Stadtplan in die Hand gedrückt. Jetzt geht er. Was jetzt, Just? Wir müssen hinterher. Ihr beide verfolgt den Typ. Ich beobachte Brittany weiter. Okay. Der ist kein Tourist. Verflixt. Er steigt in ein Auto. Los, Peter, wir müssen hinterher. Peter? Hallo, was ist denn los? Komm schon, vielleicht schaffen wir es noch. Nie im Leben. Hast du den Wagen nicht erkannt? Erkannt? Nee, nein. Das war eine Corvette. Baujahr 1958. Der Nachtschirm. Verdammt, jetzt reicht es mir. Hallo, Brittany. Justus, was für eine Überraschung. Nein, so ein Zufall, ich... Spar jetzt, Brittany. Ich bin nicht zufällig hier, sondern wegen dir. Wegen mir? Ja, weil ich... Verdammt nochmal, Brittany! Hast du geglaubt, wir würden hier nicht auf die Schliche kommen? Dein kleines Arrangement mit Miller. Diese Jacquard-Briefe. Wie lange wolltest du das Spielchen noch treiben? Dachtest du wirklich, du könntest uns ewig hinters Licht führen? Ich hätte dich für schlauer gehalten. Letztes Mal hat's ganz gut geklappt. Ach nee, was ist das denn für eine interessante Zusammenkunft? Ich bin einem spontanen Impuls gefolgt und habe beschlossen, die Geheimniskrämerei aufzugeben. Aha. Und? Hat sie schon ausgepackt? Nein, wir waren noch bei den Begrüßungsfloskeln. Mhm. Also, Brittany, Schluss mit den Spielchen. Es würde mich doch brennend interessieren, was das alles zu bedeuten hat. Miller, die Briefe, die Explosion. Na schön. Wo soll ich anfangen? Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Mädchen, ich habe eine super Idee für einen tollen Anfang. Wie wär's, wenn du uns erzählst, was diese Nummer mit dem Skater-Typ Miller sollte? Und mit den anonymen Briefen? Nein, warte, bevor du antwortest... Ich habe noch eine bessere Idee. Erzähl uns einfach, weshalb du uns schon damals nach Strich und Faden belogen und betrogen hast. Bitte, Peter, das geht auch etwas leiser und weniger recht, ja? Nein, schon gut, Justus. Er hat recht. Ihr habt alle recht. Ich schulde euch eine Erklärung. Ich meine, ich habe euch verraten. Allerdings. Und ausgeliefert. Oh, besser hätte ich es nicht formulieren können. Aber ich schwöre, ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Wer es glaubt? Peter? Deine Kommentare sind überaus kontraproduktiv. In Ordnung. Als erstes erzähle ich euch den Rest meiner Geschichte. Also, nichts von dem, was ich dir damals über mich erzählt habe, Justus, ist die Wahrheit. Ich gehe gar nicht mehr zur Schule. Und ich wohne auch nicht bei meinen Eltern. In Wirklichkeit bin ich Schauspielerin. Zumindest wäre ich es gerne. Wie alle Leute rund um Hollywood, richtig? Ich komme eigentlich aus Nevada. So richtig aus der Provinz. Aber was soll man in Nevada schon groß machen, außer Kühe melken oder bei McDonald's zu arbeiten? Und sobald ich alt genug war, bin ich nach Los Angeles gezogen. Mit dem großen Traum der großen, weiten Wunderwelt des Films im Kopf und $100 in der Tasche. Sobald du alt genug warst? Wie alt bist du denn wirklich? 4 Jahre älter, als ich behauptet hatte. Was wurde dann aus deinen Hollywood-Plänen? Was glaubst du denn? Gar nichts natürlich. Und die $100 waren schnell weg. Also habe ich stattdessen in Los Angeles bei McDonald's gearbeitet. Ich habe ein paar Schauspielworkshops besucht und täglich darauf gewartet, dass mich endlich ein Produzent entdeckte zum Star. Aber er kam natürlich nie. Stattdessen begegnete ich eines Tages einem vornehmen Franzosen, der mir einen Job anbot. Der Auftrag lautete, fahr nach Rocky Beach, nimm Kontakt mit Justus Jonas auf und wickle ihn in den Finger. Behaupte, du hättest eine schlimme Krankheit und, naja, den Rest kennt ihr. Erzähl weiter. Nachdem ich den Auftrag angenommen hatte, sah ich Eugene nicht mehr. Er rief mich an, ich informierte ihn über den Stand der Dinge und er teilte mir mit, wie es weitergehen sollte. Ich hatte keine Ahnung, was wirklich hinter der Sache steckt. Du hattest keine Ahnung? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich dir damals die ganze Geschichte über Eugene erzählt. Ich weiß, aber Eugene stellte die Sache ganz anders dar. Er sagte mir, dass ihr nicht ganz ernst zu nehmen seid. Jugendliche, die Detektiv spielen. Ich sah alles als interessantes Spiel an, bis ich dann den Zeitungsartikel von Wilbur Graham las. Er war zwar nicht sehr wohlwollend geschrieben, aber er enthielt zumindest so viele Fakten, dass mir klar wurde, dass ihr die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hattet. Dass ich im Auftrag eines Meisterdiebs gearbeitet hatte. Dass ich mich selbst strafbar gemacht hatte. Ich hätte euch belogen und es tut mir leid. Ja, okay. Jetzt kennen wir die Geschichte von damals. Aber wie sieht's mit jetzt aus? Was ist mit der Explosion? Mit den Briefen und Miller und Eugene? Du hast doch wieder Kontakt zu ihm, hä? Wir haben dich gestern belauscht. Ja, ich habe Kontakt zu ihm. Vor einer Woche rief er mich plötzlich an und fragte, ob ich wieder für ihn arbeiten wolle. Aber ich habe seine Aufträge nicht angenommen, um Geld zu verdienen, sondern um ihm das Handwerk zu legen. Um meinen Fehler von damals wieder gut zu machen. Ich wusste, dass ich es alleine nicht schaffen würde und deshalb habe ich euch den anonymen Brief geschickt. Ich wusste nicht, wie ich sonst an euch herantreten sollte. Ich befürchtete, ihr würdet mir kein Wort glauben, also habe ich mir überlegt, dass ich euch Hinweise gebe, damit ihr in dem Fall ermittelt. Also hast du diese beiden Informationen genommen und hast uns den anonymen Brief geschickt, damit wir die Jacquard-Briefe lesen können. Ganz genau. Mein Auftrag war es, den Umschlag von Eugenies Komplizen entgegenzunehmen und in einem Geheimversteck in Santa Monica zu deponieren. Ich hatte aber vorher noch ein wenig Zeit, ihn zu untersuchen. Besser gesagt, ihr. Ich dachte, Detektive können mehr damit anfangen. Ich rief Miller an, der mir noch einen Gefallen schuldete und ließ euch den Umschlag bringen. Und später musste er ihn euch natürlich wieder abnehmen, damit ich ihn rechtzeitig ins Versteck bringen konnte. Und dieses ganze Verwirrspiel nur, damit du selbst nicht in Erscheinung treten musstest? Aber jetzt bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ihr mir so schnell auf die Schliche gekommen seid. Die Heimlichtuerei war keine gute Idee. Schließlich wollte ich einen neuen Weg einschlagen, der von Anfang an offen und ehrlich ist. Und das war er nicht. Sie lügt. Was? Meinst du wirklich? Ja. Und warum? Weil sie niemals vorhat, einen offenen und ehrlichen Weg einzuschlagen. Wäre das ihr Ziel gewesen, wäre sie zu uns gekommen, anstatt uns anonyme Briefe zu schicken. Sie war nicht erleichtert, als wir hier auf die Schliche gekommen sind, sondern entsetzt. Und es gelang ihr kaum, das zu verbergen. Fandest du wirklich? Ich habe ihr anfangs auch nicht geglaubt, aber nach einer Weile... Nach einer Weile hatte sie dich um den Finger gewickelt. Das ist mir nicht entgangen. Aber bei mir schafft sie das kein zweites Mal. Ausgeschlossen. Ja, du glaubst ihr nicht, aber Beweise dafür, dass sie lügt, hast du auch nicht, oder? Nein, aber die werde ich schon noch beschaffen. Und was heißt das jetzt für unseren Fall? Wir müssen unbedingt am Ball bleiben. Hä? Was ist denn da draußen los? Ein Kipplader. Der will zu euch, Just. Ist das etwa Ware, die dein Onkel Titus gekauft hat? Wenn ja, dann hat das diesmal wirklich übertrieben. Das ist doch nur Schrott. Kommt, Kollegen. Stopp! Halten Sie an! Stopp! Was machen Sie denn da? Wonach sieht's denn aus? Ich liefere das Zeug ab. Das muss ein Missverständnis sein. Dies hier ist kein Schrottplatz. Ach nein? Sieht aber ganz so aus. Hören Sie, guter Mann. Sie müssen sich in der Adresse geirrt haben. Mein Chef sagt, ich soll das Zeug hier ausgeben. Wer ist Ihr Chef? Mr. Barker von Altmetall Barker. Das Ich habe noch nie etwas von dieser Firma gehört. Aber mein Chef hat mich beauftragt. Hören Sie, Sir. Die Aussage meines Onkels war doch klar und deutlich zu verstehen. Sie sollen den Auftrag Ihres Vorgesetzten nochmals verifizieren, bevor Sie handeln. Ihre unreflektierte Obrigkeitsgehörigkeit könnte sonst nicht nur uns, sondern auch Sie in große Schwierigkeiten bringen. Was hat der Junge gesagt? Dass Sie nochmal Ihren Chef fragen sollen, glaube ich. Wie Sie meinen. Aber nicht, dass es nachher heißt, ich hätte nicht pünktlich ausgegeben. Ganz bestimmt nicht. Danke. Seltsam. Aber zurück zum Thema. Wir sollten... Stopp! Bevor du uns deinen Plan präsentierst, müssen wir dir was erzählen. Warum und ich haben den Mexikaner verfolgt. Richtig. Was kam dabei heraus? Naja, wir sind ihm bis zu seinem Wagen nachgegangen. Aber jetzt halte ich fest. Es war eine schwarze Corvette, Baujahr 1958. Der Nachtschatten. Dann ist er der Komplize, von dem Britney sprach. Ganz genau. Wir sollten die Warnung schon ernst nehmen und vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Eugenie und Britney noch eine Rechnung zu begleichen. Okay. Wie lautet sein Plan? Wir werden mit Britney zusammenarbeiten. Hä? Ich denke, du traust ihr nicht. Tue ich auch nicht. Aber das werde ich ihr auch nicht auf die Nase binden. Und genau das ist der Trick. Justus beschlich ein seltsames Gefühl, als Brittany am nächsten Nachmittag die Zentrale betrat. Sonnenbrille und Baseballkappe hatte sie zu Hause gelassen. Und sie trug das gleiche T-Shirt wie damals, als er ihr zum ersten Mal begegnet war. Hi. Hi. Tag. Hallo, Brittany. Darf ich mich setzen oder habt ihr beschlossen, mich gleich zum Teufel zu jagen? Setz dich. Und gleich vorweg. Wir jagen dich nicht zum Teufel. Sondern? Wir glauben, dass du es diesmal ehrlich meinst. Dass du Eugenie überführen willst. Damit haben wir ein gemeinsames Ziel. Ihr seid also nicht mehr sauer auf mich? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Ebene, auf die wir uns bewegen, ist rein geschäftlich. Sag mal, in deinem Brief teiltest du uns mit, dass der Stromausfall kein Zufall gewesen sei. Warum hast du nicht gleich von der Explosion gesprochen? Weil ich nicht wusste, dass es eine geben würde. Eugenies Komplize hat nur etwas von einem Stromausfall durchblicken lassen. Wo und auf welche Weise hat er nicht gesagt. Aber Eugenie war am nächsten Tag unglaublich sauer. Er sagte, dass er den Auftrag gegeben habe, den Strom abzuschalten und nicht gleich die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen. Interessant. Dann war die Explosion also nicht von Eugenie geplant. Er wollte lediglich den Strom abschalten. Moment, jetzt mal ganz langsam. Soll das heißen, dass es gar nicht um das Verwaltungsgebäude ging? Sondern um die Umspannstation, die durch die Explosion beschädigt wurde, woraufhin der Strom ausfiel? Sieht so aus. Ein genialer Trick. Hätte jemand die Umspannstation sabotiert, hätte die Polizei sofort nach einem Motiv dafür gesucht. So aber sucht sie nach einem Motiv, das Verwaltungsgebäude in die Luft zu jagen und wird natürlich nicht fündig, denn es gibt gar keins. Der Stromausfall wird dabei zur Nebensache. Warum gab es überhaupt diesen Stromausfall? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Eugenie vorhat. Es geht um Jacquards Vermächtnis, aber ich weiß nicht, wo es sich befindet oder wie Eugenie da rankommen will oder wann. Das macht die Sache kompliziert. Wenn wir Eugenies Schritte nicht kennen, ja, wie sollen wir ihn dann aufhalten? Vielleicht denken wir die ganze Zeit in die falsche Richtung. Oh je, ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Du hast eine Idee, stimmt's, Just? Eine völlig wahnwitzige, haarsträubende, gefährliche und absurde Idee. Gib's zu. Ich habe eine brillante, weil absolut simple Idee. Wir sollten nicht mehr versuchen, Eugenies Pläne zu entwirren. Er ist Meister der Planung und in diesem Punkt können wir ihm nicht das Wasser reichen. Nein, wir müssen viel schnörkelloser an die Sache herangehen. Keine Spielchen, keine Tricks. Das ist hübsch gesagt, aber was genau schwebt dir denn vor? Wir schnappen Eugenie genauso, wie wir Britney geschnappt haben. Mit Hilfe eines simplen, selbstgebastelten, aber immer wieder effektiven Peilsenders. Es ist so genial wie einfach. Wenn Britney das nächste Mal etwas von A nach B bringen soll, was früher oder später bei Eugenie landet, dann wird sie das Objekt einfach mit dem Peilsender versehen. Wenn er schließlich seinen Bestimmungsort erreicht hat, rufen wir Inspektor Cotta an, der schickt seine Hundertschaft vorbei. Und das war's dann mit Victor Eugenie. Oh, Verzeihung. Ja, bitte? Monsieur Eugenie. Nein, alles in Ordnung. Ja? Ja, ich habe verstanden. Wann? Morgen Abend. Ja, kein Problem. Alles klar, Monsieur Eugenie. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Das war ja. Ich soll morgen Abend in L.A. ein Päckchen abholen und zu einem Taxistand bringen. Damit ist mein Auftrag erfüllt. Zu einem Taxistand? Ich denke, dass das Päckchen von dort aus mit einem Taxi weitertransportiert wird. Und zwar direkt zu Eugenie. Klar, Transportfahrten gibt es häufig in dem Gewerbe. Und schon wäre die Spur zu Eugenie verwischt. Es sei denn, wir bleiben am Ball. Guten Tag, Inspektor. Hier ist... Justus Jonas. Das habe ich schon am Klingeln gehört. Außerdem war es mal wieder an der Zeit. Ihr habt mir seit bestimmt 2 Wochen niemanden mehr präsentiert, den ich verhaften sollte. Wer ist es diesmal? Ein besonders großer Fisch. So, wer denn? Al Capone? Na dran. Victor Eugenie. Das ist kein Scherz, oder? Wo ist er? In der Nähe. Wir wissen noch nicht genau wo. Aber morgen Abend werden wir es wissen. Wir brauchen Sie und Ihre Leute. Wo immer er sich auch aufhält, das Gebiet muss weiträumig überwacht werden. Er darf auf keinen Fall... Entkommen. Vielen Dank, Justus Jonas. Aber das weiß ich selbst. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich meine Arbeit machen lässt. Also, wo steckt er? Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber die Maßnahmen, die zur Lokalisierung erforderlich sind, sind unkonventioneller Natur. Es ist besser, wenn wir drei die Sache bis zum Schluss verfolgen und Sie erst danach ins Spiel kommen. Du erwartest, dass ich eine Hundertschaft von Polizisten an den Ort schicke, den du mir nennst? Ja. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Mehr als einmal, Justus Jonas. Wir sind das Revier, dem es gelang, den meistgesuchten Kunstdieb der Welt 3-mal entkommen zu lassen. Und ich will nicht, dass es nochmal passiert, klar? Soweit wird's nicht kommen. Ihr Einsatzgebiet ist vermutlich der gesamte Großraum Los Angeles. Ich werde Sie anrufen, sobald wir mehr wissen. Wie redest du denn mit mir? Du bist nicht mein Vorgesetzter, Justus. Ich sollte dich... Ohne Pudding ins Bett schicken? Bitte, Herr Inspektor, Sie müssen uns vertrauen. Nur dieses eine Mal. Ich werde Sie anrufen. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hier zweiter, was gibt's? Wir sind jetzt auf dem Sunset Boulevard. Und du? Wiltshire, ich habe Brittany auf dem Schirm. Okay, Operation Meisterdieb läuft. Bleib auf jeden Fall weit genug entfernt. In Ordnung. Peter blickte auf das Display, auf dem der kleine Punkt leuchtete, der die Richtung angab. Und so bemerkte er viel zu spät, dass der Wagen vor ihm den Blinker setzte und langsamer wurde, um abzuhauen. Verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Nur die Ruhe. Genau deshalb sind wir doch mit 2 Autos unterwegs. Falls was schief geht. Ja, aber jetzt darf nichts mehr schief gehen. Ich hab das Signal. Der Sender müsste schon im Taxi sein. Gib Gas, Bob, sonst verlieren wir ihn doch noch. Verdammt, die Ampel ist rot. Nun komm schon. Die Ampel wollte und wollte nicht auf Grün springen. Und als sie es schließlich doch tat, kamen sich ein riesiger Touristenbus und ein LKW in die Quere und versperrten sich gegenseitig den Weg. Das darf doch alles nicht wahr sein! Das Signal ist weg. Was? Das Signal ist weg, verdammt! Erster, bitte komm. Hier, Erster. Wie sieht's aus, Peter? Frag nicht. Der Wagen fährt zwar noch, aber es sieht ziemlich hilflos. Wie sieht's bei euch aus? Wo soll ich hinfahren? Nach Hause. Operation Meisterdieb ist beendet. Bus, es tut mir wirklich leid. Ich hätte besser aufpassen sollen. Aber der Typ vor mir, er hat zu spät geblinkt, glaube ich. Und dann... Schon gut, Peter. Ich weiß, dass du deinen Wagen nicht absichtlich zu Schrott gefahren hast. Es ist nur... Ach, ich könnte wahnsinnig werden. Wir haben alle denkbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen und... Trotzdem! Ja, es waren halt nur zwei dumme Zufälle. Da kann man nichts machen. Solche Dinge passieren. Aber das war doch die letzte Chance, ihn zu schnappen. Wir sollten mal langsam Kott anrufen und ihm Bescheid sagen, dass die Operation abgeblasen ist. Er sitzt bestimmt schon auf heißem Kohl. Ich bring das jetzt nicht. Ich bin einfach viel zu frustriert, um auch noch Kotter gegenüber unserer Schlappe einzugestehen. Das ist einfach zu viel. Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir auf den Schreck erstmal essen gehen? Soll Kotter doch warten. Für den ist der Frust garantiert nicht so groß wie für uns. Und ich weiß, dass ein paar fettige Fastfood-Portionen zumindest die Laune unseres Ersten erheblich steigern werden. Ja, das ist wohl die beste Idee des Abends. Peters Wagen sah schlimm aus. Die Motorhaube hatte einen riesigen Knick nach oben, das Glas des rechten Scheinwerfers war zerbrochen und der Kotflügel war komplett schrottreif. Sie steuerten ein neues Hamburger-Restaurant am westlichen Stadtteil an. Justus glaubte den zweiten Signalempfänger aus dem Fußraum und sah ihn sich näher an. Er war nicht so schlimm beschädigt, wie er befürchtet hatte. Tatsächlich war nur ein Kabel aus der Lötstelle gerissen. Justus hielt es testweise an den Kontakt und ließ beinahe vor Schreck das gesamte Gerät fallen. Das Signal! Hä? Was für ein Signal? Das Signal! Es ist wieder da! Wir sind wieder auf Sendung! Los, Peter! Nächste Straße links, dann immer geradeaus bis zum Meer und dann wieder nach rechts. Das Signal scheint sich gar nicht mehr zu bewegen. Es muss irgendwo hier an der Küste sein. Sollen wir Kotter Bescheid geben? Besser nicht. Womöglich wurde der Sender entdeckt und aus dem Fenster geworfen. Wir müssen ganz sicher sein. Kehr wieder um, Peter. Wir sind zu weit. Okay. Er muss irgendwo am Strand sein. Da unten steht eine kleine Holzhütte. Meinst du, Eugene ist da drin? Das sollten wir auf jeden Fall rausfinden, bevor wir Kotter anrufen. Ich schaue mal durchs Fenster. Falls ich Eugenie sehe, gebe ich euch ein Zeichen und ihr ruft Kotter an, ja. Diesmal hat es aber sehr lange gedauert, Justus Jonas. Wie meinen Sie das, Mr. Eugenie? Nun, ich rechne mit deinem Besuch, seit ich hier lebe, in deiner direkten Nachbarschaft sozusagen. Ich habe mich gefragt, wie lange es wohl dauert, bis wir uns begegnen. Denn begegnet sind wir uns immer, wenn ich in der Gegend zu tun hatte. Sind deine Freunde auch da? Nein, sie... Sie stecken wahrscheinlich irgendwo in den Büschen oder oben an der Straße, nicht wahr? Nun, ich fürchte, ich werde Ihnen nicht persönlich guten Abend sagen können. Würdest du Ihnen bitte meine Grüße übermitteln, Justus? Ich muss jetzt gehen. Gehen? Wo wollen Sie denn hin? Glaub mir, ich würde mich gern mit dir unterhalten. Aber ich werde sicherlich nicht so lange warten, bis hier die Polizei eintritt. Wir werden in Zukunft noch genug Gelegenheit haben, uns zu unterhalten, Justus. Ganz bestimmt. Sie gehen nirgendwo hin! Beeindruckend, Peter. Wirklich beeindruckend. Du kannst von Glück sagen, dass du nicht auf mir gelandet bist. Der Anzug war teuer und ich hätte auf eine Reinigung bestehen müssen. Sehr witzig, Mr. Eugene. Aber ich meine es ernst. Sie kommen hier nicht weg. Es ist aus. Aus und vorbei. Ganz genau. Sehr bedauerlich, aber ich habe es wirklich eilig, Kinder. Entschuldigt mich. Er haut ab, hinterher! Er hat einen Strandbuggy! Oh, so ein Mist! Ach, vergesst es, Kollegen. Den holen wir nicht mehr ein. Moment mal, hört ihr das? Da kommen Autos aus Rocky Beach in den Strand raufgefahren. Ziemlich viele Autos. Kommt! Inspektor Cotta, was ist passiert? Reden Sie doch. Ich meine, haben Sie ihn? Er ist entwischt, nicht wahr? Nein, wir haben ihn. Stopp! Stopp! Verdammt nochmal, hören Sie auf! Sie schon wieder? Sind Sie verrückt geworden, Mann? Gehen Sie da weg! Das sind 3 Tonnen Altmetall. Wenn die auf Ihrem Kopf landen, sind Sie nur noch ein Haufen Brei. Ich bewege mich keinen Zentimeter von der Stelle. Verlassen Sie mein Grundstück. Mir reicht's langsam. Mr. Barker schickt mich jetzt zum 3. Mal her und sein Auftrag ist eindeutig. Ich soll den Schrott hier abliefern. Mir reicht es ebenso wie Ihnen, guter Mann. Ich erkläre Ihnen jetzt zum 3. Mal, dass es sich um ein Missverständnis handelt und dass Sie mich in Ruhe lassen sollen, sonst... Sonst? Sonst. Sonst rufen wir die Polizei. So einfach ist das. Soll ich das übernehmen, Onkel Titus? Nein. Nein, ich glaube, das ist nicht nötig, Justus. Ich habe alles unter Kontrolle. Dieser Kerl wird es nicht wagen, seinen Müll über mich zu kippen. Deshalb wird auch nichts passieren, solange ich hier stehen bleibe. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Also was ist jetzt? Machen Sie, dass Sie wegkommen. Und dann bleiben Sie gefälligst auch weg. Das wird ein Nachspiel haben. Alles in Ordnung, Onkel Titus? Ja, sicher. Was sollte denn nicht in Ordnung sein? Irgendwas geht doch da vor sich, oder? Die Geschichte mit Mr. Barker und der Kipplader, der hier ständig auftaucht. Da ist doch was faul. Justus! Justus, komm schnell! Inspektor Cotta ist am Telefon! Hallo, Inspektor. Justus, wir müssen reden. Jetzt. Inspektor Cottas Büro war ein Schlachtfeld. Der Schreibtisch quoll über vor lauter Papier. Nur eine winzige Arbeitsfläche war frei geblieben. Als die 3 Detektive eintraten, klingelte Cottas Telefon. Cotta? Was? Nein! Cotta? Geht es Ihnen noch gut? Lassen Sie mich damit in Ruhe! Cotta! Sagen Sie mal, hören Sie schlecht? Nein, verdammt nochmal! Ich hatte dich herbestellt, Justus, nicht euch 3. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Tag, Inspektor Cotta. Und was immer Sie mit mir zu besprechen haben, Bob und Peter werden es ohnehin erfahren. Dann können Sie auch gleich dabei sein. Genau. Außerdem wollen wir wissen, warum Sie uns 3 Tage lang nicht informieren. Ich meine, wir haben Eugenie gefunden. Aber seit er festgenommen wurde, erfahren wir überhaupt nichts mehr. Das bedauere ich außerordentlich, Peter Shaw. Aber ich habe im Moment andere Probleme, als mich um das gekränkte Ego von 3 Teenagern zu kümmern. Inspektor Cotta, ich weiß ja, Sie wollen nicht gestört werden, aber da ist ein Journalist und der... Es ist mir vollkommen egal, was er sagt. Und wenn ich nicht gestört werden will, bedeutet das in der Regel, dass ich nicht gestört werden will. Verstanden? Ja. Also ihr 3, ich weiß, dass ich mich bei euch hätte melden sollen und es tut mir wirklich leid, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Es kam alles etwas anders als geplant. Was genau ist denn geschehen? Meine Leute überraschten Eugene am Strand. Gerade als er mit seinem Buggy verschwinden wollte, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. Eugene ließ alles widerstandslos über sich ergehen. Wundert mich nicht. Meines Wissens hat Eugene noch nie einen Akt körperlicher Gewalt begangen. Leider scheint die Presse das nicht zu wissen. Sie stellt ihn als gefährliches Monster dar, das jederzeit ausbrechen und Amok laufen könnte. Was vollkommener Blödsinn ist! Mir ist natürlich bewusst, dass Eugene nicht in einem Hochsicherheitstrakt sitzt. Sondern nur in Untersuchungshaft. In einer Zelle hier im Polizeipräsidium. Hier? Eugene ist hier? Aber im Fernsehen hieß es doch, er sei in Santa Barbara. Ja, wenigstens dieses Täuschungsmanöver ist gelungen. Das Gefängnis in Santa Barbara kann sich gut gegen den Ansturm der Kamerateams wehren. Unser kleines Präsidium könnte das nicht. Ein Kollege in Santa Barbara war mir noch einen Gefallen schuldig. Jedenfalls ist Eugene hier in absolut sicherem Gewahrsam. Er kann nicht ausbrechen. Es gibt ein mechanisches und ein elektronisches Schloss und er wird rund um die Uhr von mindestens zwei meiner Leute überwacht. Das glaube ich Ihnen, Inspektor. Aber warum ist er überhaupt hier und nicht in einem richtigen Gefängnis? Dujanet wird in 9 verschiedenen Staaten der Welt gesucht. Momentan sind ein paar Dutzend Justizbehörden damit beschäftigt, herauszufinden, ob er ausgeliefert werden muss. Und wenn ja, an wen? Interpol und Europol rücken mir täglich näher auf die Pelle und wollen mir den Fall abnehmen. Zerfleischen sich dabei aber zum Glück gegenseitig. Scheinbar wollen eine ganze Menge Behörde ihn vor Gericht bringen. Aber solange die Frage nicht geklärt ist, wer Eugenie sozusagen rechtmäßig verurteilen und einsperren darf, bleibt er hier. Denn sobald er nicht mehr hier ist, bin ich sofort raus aus dem Fall. Sobald jemand anders Eugenie in die Finger bekommt, ist Inspektor Cotta abgeschrieben. Versteht ihr? Aber das ist mein Fall, verdammt nochmal. Und niemand wird ihn mir wegnehmen. Naja, genau genommen war es ja unser Fall. Ja, das weiß ich. Aber für euch hängt keine Beförderung davon ab. Na, kein Wunder, dass sie keine Zeit hatten, um uns auf den neuesten Stand zu bringen. So eine Beförderung will schließlich gut vorbereitet sein. Glaubst du etwa, ich will ewig Inspektor bleiben, Justus? Glaubst du etwa, ich hätte mir diesen Job ausgesucht, um irgendwo auf der Mitte der Karriereleiter anzuhalten? Aber was rede ich da überhaupt? Ich habe euch herbestellt, weil Victor Eugenie sich weigert, mit mir oder irgendeinem anderen Menschen in diesem Gebäude zu sprechen. Er hat etwas angedeutet, dass er wichtige Informationen über ein Verbrechen haben soll. Über den Raub eines äußerst wertvollen Gemäldes. Aber mehr sagt er nicht. Victor Eugenie möchte mit dir sprechen, Justus. Nur mit dir. Mit mir? Ja, und glaub mir, ich würde dich garantiert aus der Sache raushalten, wenn ich eine Wahl hätte. Also Eugenie will nur mit dir sprechen. Natürlich werden wir das Gespräch aufzeichnen und den Raum mit Kameras überwachen. Es besteht also absolut keine Gefahr. Ich weiß, dass keine Gefahr besteht. Jedenfalls keine physische. Also wirst du mit ihm sprechen. Bob, Peter, was meint ihr? Eugenie will mit dir reden, Just, nicht mit uns. Du musst schon selbst entscheiden, ob du dich darauf einlassen willst. Natürlich will ich. Daran besteht kein Zweifel. Unter einer Bedingung. Peter und Bob werden das Treffen über die Kameras mitverfolgen. Einverstanden. Es kann überhaupt nichts passieren, Justus. Ich werde direkt nebenan sein. Ich sehe euch auf dem Monitor. Und über die Mikrofone werde ich alles mithören. Eugenie weiß nichts davon. Er hat nämlich verlangt, dass wir euch nicht überwachen. Aber das werde ich natürlich nicht riskieren. Es ist also vollkommen ungefährlich. Inspektor Cotta, ich weiß, dass er ungefährlich ist. Sie klingen schon, als würden Sie diese haltlosen Behauptungen der Presse inzwischen selbst glauben. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem, man kann nie vorsichtig genug sein. Mr. Eugenie, Ihr Besuch. Sie haben 5 Minuten Zeit, wie abgemacht. Und kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. Bis später, Justus. Bis später, Inspektor. Setz dich, Justus. Ich freue mich, dich zu sehen, Justus. Wie geht es dir? Gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, dir zu gratulieren. Ich sitze hinter Schloss und Riegel, wie es so schön heißt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Geht es dir jetzt besser? Es ging mir nie schlecht. Tatsächlich nicht? Ich hatte den Eindruck, die Geschichte mit Brittany damals hätte dich, wie sagt man, aus der Bahn geworfen. Mir ist nicht klar, wie Sie sich den Eindruck verschafft haben wollen. Und ehrlich gesagt, ich habe den Eindruck, die Geschichte mit Brittany hat Sie dieses Mal, wie sagt man, ins Gefängnis befördert. Dann war sie es also, die euch auf meine Spur gebracht hat? Tja, ich hätte ihr nicht vertrauen dürfen. Das war ein großer Fehler. Ich kenne das Gefühl. Es ist wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Aber du hast mir den Brittany-Schachzug damals trotzdem übel genommen, nicht wahr? Schachzug? Mr. Eugenie, ich sollte an dieser Stelle etwas klarstellen. Für Sie mögen die Begegnungen mit mir einen spielerischen Charakter gehabt haben. Für mich jedoch sind Sie ein Verbrecher. Und ich habe sie überführt. Das ist alles. Ein Verbrecher? Das klingt so hart aus deinem Mund. So war es auch gemeint. Sie haben Bilder von 10 Millionen Dollar geraubt. Willst du damit sagen, dass ein paar Zentiliter Ölfarbe auf einem Stück Leinwand wirklich mehrere Millionen Dollar wert sein können? Findest du das nicht vollkommen absurd? Ich will es dir verraten, Justus. Das ist alles bloß Teil des Spiels. Gemälde sind Spielgeld, nichts weiter. Sie sind keine Millionen wert. Mr. Eugenie, ist das der Grund, weshalb Sie mit mir sprechen wollen? Um mir einzureden, Sie hätten nur Spielgeld geklaut und mich von Ihrer Unschuld überzeugen? Ich fürchte, dann vergeuden Sie Ihre Zeit. Wie wäre es, wenn Sie zur Sache kommen? Inspektor Cotta berichtete mir, dass Sie etwas über ein geplantes Verbrechen wüssten. Ganz recht, Justus. Mit dir. Doch leider hat sich der werte Herr Inspektor nicht an die Abmachung gehalten. Wir werden abgehört. Ich befürchte also, ich kann nicht so sehr ins Detail gehen, wie ich es gern getan hätte. Bedauerlich. Ja, es bedeutet gewissermaßen das Ende. Das Ende für dieses großartige Kunstwerk, das die Hitze von Feuer und gleichzeitig der Kühle des Mondes ausstrahlt. Wenn die Schatten der Nacht hereinbrechen, ist das Gemälde für immer verloren. Ich verstehe nicht ganz. Du verstehst sehr gut, Justus Jonas. Sonst säßen wir jetzt nicht hier. Aber leider kann ich dir nicht mehr erzählen, da Inspektor Cotta jedes unserer Worte mitschneidet. Ich möchte die verbleibenden Minuten nutzen, um dir ein wenig über mich zu erzählen. Nur zu. Ich komme aus Frankreich, wie du weißt. Aus einer kleinen Stadt unweit von Paris. In meiner Kindheit las ich viel. Alles, was ich in die Finger bekam. Ich interessierte mich für Rätsel und knifflige Aufgaben. Ich war ein paar Jahre älter als du heute, da lernte ich ein Mädchen kennen. Sie war Amerikanerin. Ich nannte sie Julie. Sie interessierte sich für die gleichen Dinge wie ich und hatte ein Faible für Kunst. Ihr Lieblingsmaler war Raúl Hernández. Sie hielt ihn für einen unterschätzten Künstler, der es verdiente, endlich aus dem Schatten seines Freundes Jacquard herauszutreten. Ich war nicht ihrer Meinung, hörte ihr aber gerne zu, wenn sie über ihre Leidenschaft sprach. Und? Ich war in Julie verliebt und wollte sie beeindrucken. Ich wollte etwas ganz Besonderes für sie tun. Schließlich hatte ich eine Idee. Sie liebte Hernandez Bilder. Was lag da näher, als ihr einen echten Hernandez zu schenken? In Paris lief gerade eine kleine Ausstellung einer Werkschau von Jean-Marie Jacquard. Wie dem auch sei, ich stahl eines der Hernandez Bilder. Natürlich hatte ich die Sache genau geplant, aber es überraschte mich trotzdem, wie einfach es war. So fing alles an. Schön. Und was ist an der Geschichte so relevant? Weißt du das nicht? Nein. Erinnert dich die Geschichte nicht an jemanden? Nein, an niemanden. Auch wenn mir klar ist, worauf sie raus wollen. Aber ich sehe nicht die geringste Parallele zwischen ihrem und meinem Leben. Ich habe niemals ein Bild gestohlen. Aber du warst vor nicht allzu langer Zeit bereit, gestohlene Bilder zu Geld zu machen, um einem Mädchen zu helfen, in das du verliebt warst. Sie haben noch eine Minute, Mr. Eugenie. Schade, ich hätte mich gern weiter mit dir unterhalten. Dann lass mich dir wenigstens noch das Ende der Geschichte von Julie erzählen. Ach, es gibt eine Pointe? Ich denke schon. Julie nahm mein Geschenk an und war fasziniert. Leider weniger von mir, als vielmehr von dem, was ich getan hatte. Die Faszination ging so weit, dass sie es selbst versuchte. So wurde aus uns zwar kein Paar, sondern wir wurden Kollegen. Zumindest anfangs. Je wertvoller die Bilder und je schwieriger die Einbrüche wurden, desto mehr gingen wir getrennte Wege. So wurde aus zwei einst verliebten Jugendlichen im Laufe der Jahre Rivalen. Und das sind wir bis zum heutigen Tage geblieben. Die Zeit ist um, Miss Eugenie. Ich weiß. Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr mit meiner Geschichte gelangweilt. Durchaus nicht, Mr. Eugenie. Ich habe Ihnen genau zugehört. Davon bin ich ausgegangen. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Als die drei Detektive mit den Fahrrädern den Schrottplatz erreichten, ging ein großer, schlanker Mann vor dem schmiedeeisernen Tor auf und ab. Seht mal, träume ich? Ist das nicht... Nee, oder? Ihr sagt es. Sollen wir durchs grüne Tor schleichen? Dann kann er draußen warten, bis er erfriert. Die Idee ist nicht schlecht, aber Tante Mathilda wäre wenig begeistert von einem erfrorenen Mann vor dem Trödelmarkt. Im Ernst, der Kerl bringt es fertig und wartet hier tagelang. Macht mich jetzt schon nervös. Ich will wissen, was der hier zu suchen hat. Justus! Wilbur Graham, was für eine Freude! Wer hätte gedacht, dass wir sie nochmal wiedersehen? Ich muss schon sagen, so viel Mut hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was hat das denn mit Mut zu tun? Na, hören Sie mal! Nach dem, was Sie über uns geschrieben haben? Schon mal was von Pressefreiheit gehört, junger Mann? Schon mal was von lassen Sie sich nie wieder hier blicken gehört, Mr. Graham? Lass gut sein, Peter. Was wollen Sie? Euch ein Geschäft vorschlagen. Tja, wieso sollten wir mit Ihnen Geschäfte machen? Um euren guten Ruf wiederherzustellen. Mein Artikel von damals war vielleicht nicht ganz fair. Nicht ganz fair? Das ist ja wohl eine bodenlose Untertreibung. Nenn es, wie du willst, Peter. Fest steht, dass der Artikel nicht unbedingt gut war für eure Karriere. Aber ich kann die Sache wieder gerade biegen. Ich arbeite zurzeit an einem Buch über Victor Eugène. Gott, steh uns. Sind Sie immer noch besessen von diesem Thema? Ich kenne mich vor allem inzwischen bestens aus. Was liegt da näher, als mit meinem Wissen noch Geld zu verdienen? Jedenfalls war ich in den letzten 2 Wochen in Frankreich, um zu recherchieren. Und was lese ich dort in der Zeitung? Victor Eugène wurde gefasst. Ganz in der Nähe von Rocky Beach. Ich bin so schnell wie möglich zurückgeflogen, aber stellt euch vor, man lässt mich nicht mit ihm sprechen. Ach, tatsächlich nicht. Na sowas. Och, also nein, das ist ja wirklich die Höhe. Ich verstehe noch immer nicht, weshalb Sie zu uns kommen. Weil ich vermute, dass ihr irgendwie mit der Sache zu tun habt. Glauben Sie etwa, dass wir mit Eugène gemeinsame Sache gemacht haben? Ich muss schon sagen, Mr. Graham, Ihre Fantasie ist grenzenlos. Arbeiten Sie diese zauberhafte Idee ruhig in Ihr Buch ein. Es wird ohnehin niemand lesen. Ich meine nicht, dass ihr mit ihm zusammengearbeitet habt. Aber du musst zugeben, es ist schon ein sehr großer Zufall, dass Eugène ausgerechnet hier in der Gegend aufgespürt wurde. Außerdem wart ihr in der Vergangenheit meistens besser über ihn informiert als alle anderen. Daher möchte ich euch für mein Buch interviewen. Und vielleicht könnt ihr bei der Polizei von Rocky Beach ein gutes Wort für mich einlegen. Ihr habt doch Kontakte. Im Gegenzug werde ich mich in meinem Buch nur positiv über euch äußern. Überaus positiv sogar. Das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, und vor allem ist es Erpressung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Sie das Grundstück der Familie Jonas nicht augenblicklich verlassen, werde ich unsere Kontakte zur Polizei von Rocky Beach spielen lassen. Ihr wisst, was passiert, wenn ihr mir eure Mithilfe verweigert, oder? Der Artikel in der Tribune damals war erst der Anfang. Mit dem Buch kann ich euch ruinieren, wenn ich will. Hört ihr? Nur zu, Mr. Graham! Sie werden ohnehin keinen Verleger finden! Was für eine Nervenseele, unglaublich. Der schäumt vor Wut. Na, aber jetzt geht er endlich. Ja, Gott sei Dank. Ein äußerst unangenehmer Mensch. So unangenehm, dass wir diesen Zwischenfall schleunigst in Akten legen und uns wichtigeren Dingen widmen sollten. Ihr habt mein Gespräch mit Eugène ja mitbekommen. Was sagt ihr dazu? Als Eugène plötzlich über Feuer, Mond und den Schatten der Nacht faselte, hättest du dich bei Cotta fast verplappert. Das war doch kein Zufall, oder Just? Sicherlich nicht. Eugène sprach so deutlich, wie es ihm nur möglich war, von Feuermond und vom Nachtschatten, der offenbar hinter dem Bild her ist. Allerdings hat er diese Information so verpackt, dass nur wir sie verstehen konnten. Inspektor Cotta jedoch nicht. Aber ich dachte, der Nachtschatten wäre Eugènes Komplize. Offensichtlich nicht mehr. Nachdem Eugène aus dem Verkehr gezogen wurde, will er wohl selbst ans Bild kommen. Aber warum erzählt er dir das alles, Just? Will Eugène wirklich das Bild vom Diebstahl retten? Na, ich denke schon. Er will nicht, dass jemand anderes als er an das Bild herankommt. Weder der Nachtschatten noch Julie. Julie? Was hat die damit zu tun? Habt ihr es nicht bemerkt? Als Eugène seine Jugendgeschichte erzählte, dachte ich erst, er wollte nur auf eine angebliche Ähnlichkeit anspielen. In Wirklichkeit war das nur die Verpackung für Inspektor Cotta. Eugène wollte mir mitteilen, dass es noch einen anderen Rivalen gibt. Die geheimnisvolle Julie. Aber wer ist Julie? Das sollten wir schleunigst rausfinden, wenn wir Feuermond retten wollen. Aber eins verstehe ich nicht. Wenn es Eugène darum geht, dass weder der Nachtschatten noch Julie an das Bild rankommen, ja, warum sagt er dann Cotta nicht alles, was er weiß? Tja, gute Frage. Vielleicht will er ein weiteres Mal mit uns spielen. Er sitzt zwar hinter Gittern, aber selbst dort hat er erstaunlich viel Einfluss auf den Lauf der Dinge. Und was machen wir jetzt? Sollen wir etwa auf sein Spiel eingehen? Wir machen weiter. Zumindest so lange, bis wir herausgefunden haben, wo das Gemälde versteckt ist. Julie und den Nachtschatten können wir dann meinetwegen der Polizei überlassen. Aber welche Spur sollen wir verfolgen? Hast du eine Idee? Es dürfte nicht ganz einfach werden, etwas über Julie herauszufinden. Ansonsten haben wir noch die geheimnisvollen Grabinschriften von 2 Künstlern. Bei beiden geht es irgendwie nicht weiter. Ich habe eine Idee. Es gibt da jemand, der eine ganze Menge über Victor Eugenie weiß. Mehr als wir jedenfalls. Und wir haben mit dieser Person noch eine kleine Rechnung offen. Reich mir doch mal bitte das Telefonbuch. Uno momento. Wo ist es? Ah, da unten. Bitteschön. Danke. Ah, da ist sie schon. Los Angeles Tribune, Lee Denson. Was kann ich für Sie tun? Justus Jonas, guten Tag. Ich würde gerne Mr. Wilbur Graham sprechen. Einen Moment, ich verbinde. Graham? Guten Tag, Mr. Graham. Hier spricht Justus Jonas. Hm? Mr. Graham, sind Sie noch dran? Ja, bin ich. Ich bin nur sehr überrascht. Das kann ich verstehen, Mr. Graham. Aufgrund weiterführender Überlegungen nach unserem Gespräch vorhin haben wir es uns anders überlegt. Wir sind bereit, Ihnen bei Ihrem Buchprojekt zu helfen. Tatsächlich? Das kommt sehr plötzlich. Wir werden Ihnen kein Interview geben, aber wir können Ihnen auf andere Weise helfen und ein paar Kontakte herstellen, die Sie möglicherweise weiterbringen. Da bin ich aber gespannt. Eine Amerikanerin, die jedoch eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat. Haben Sie schon Kontakt zu ihr? Du meinst Julian Wallace? Ja, ich habe schon vor ein paar Monaten versucht, mit ihr zu reden. Aber keine Chance. Sie hat zwar zugegeben, Eugenie von damals zu kennen, aber sie wollte kein weiteres Wort über ihn verlieren. Wie bedauerlich. Wohnt sie denn eigentlich noch in Kalifornien? Soweit ich weiß, ja. In Sol Romar, wie gehabt. Aber sag mal, Justus, was erwartest du eigentlich als Gegenleistung für deine plötzliche Hilfsbereitschaft? Um genau zu sein, gar nichts mehr. Denn sie haben mir bereits sehr geholfen. Vielen Dank und schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Da vorne ist die Lincoln Street. Das hier ist nicht mal eine Straße. Und das da vorne sind doch keine Häuser. Das sind Wohnwagen. Oxnard ist von hier aus nur ungefähr 15 Meilen entfernt. Ich möchte nochmal zum Hernandez-Haus fahren und schauen, ob ich noch mehr über die Jacquard-Briefe und die Grabsteine herausfinden kann. Ich hole euch dann gleich wieder ab, okay? Okay, Bob. Bis später. Das ist kein Campingplatz. Die wohnen hier richtig. Ja, hast recht. Überall Briefkästen. Aber hier ist ein Schild. Camping bei Miss Lansky melden. Die Grundstücke gehören, oder zumindest diese Wiese gehört ihr. Sieh mal hier das Namensschild. Volltreffer. Wallace. Wir schließen bald. Möchtest du trotzdem noch die Ausstellung besuchen? Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, eine ihrer Mitarbeiterinnen zu treffen. Ach ja? Wen meinst du denn? Nur ehrlich gesagt, kenne ich ihren Namen nicht. Aber sie hat meinen Freunden und mir vor ein paar Tagen viel über Raúl Hernández erzählt. Das könnte jeder meiner Kolleginnen gewesen sein, junger Mann. Wir befinden uns hier schließlich im Hernández-Haus. Aber wenn du sie nicht beschreiben kannst... Also, sie ist vor allem ziemlich groß. Blondes, mittellanges Haar... Und groß? Dann war es Miss Wallace. Miss Wallace? Sind Sie sicher? Ja, sicher. Julian Wallace. Okay. Da kommt sie ja gerade. Sie scheint nicht da zu sein. Und das möglicherweise seit längerem. Denn wer lässt seine Lektüre mitten im Regen liegen? Just, was machst du denn da? Ich will mich etwas umsehen. Es ist dunkel und niemand sieht uns. Es besteht also absolut keine Gefahr. Ich schau mal das Fenster. Und? Erinnert mich an unsere Zentrale. Vollgestopft mit allen möglichen Dingen. Wart mal, davor liegt ein Buch. Jean-Marie Jacquard. Ein Leben in Farben. Na, wer sagt's denn? Ich würde den Wohnwagen gern näher unter die Lupe nehmen. Und zwar von innen. Exakt, Peter. Ich hoffe, du hast dein Niedrigset dabei. Hab ich es jemals nicht dabei? Selten. Sowas. Wieder keiner dieser seltenen Tage. Okay. 3, 2, 1. Das war's schon. Julian, hier ist jemand, der Sie gern sprechen würde. Bob wandte sich blitzartig um und griff nach einer neben der Kasse liegenden Broschüre und versuchte, sich irgendwie in Luft aufzulösen. Er brauchte einen Plan. Julian, ist alles in Ordnung? Nein, ich muss sofort nach Hause, Mrs. Albright. Tut mir leid. Oh, das ist mir nun aber wirklich unangenehm. Sie war noch nie so... Irgendetwas muss passiert sein. Himmel, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Ja, hoffen wir es. Ich gehe dann auch mal. Schönen Tag noch. Auf dem Parkplatz sah Bob gerade noch, wie Julianne in ihren alten Jeep sprang. Er stieg in den Käfer und nahm die Verfolgung auf. Mach es aus, Just, mach es aus. Wie denn, du wirst bald? Ich weiß nicht. Lass uns abhauen. Was jetzt? Plan B. Miss Wallace! Gott sei Dank! Sie sind endlich da, Miss Wallace! Stellen Sie diesen grässlichen Lärm aus! Das ist ja nicht zu ertragen! Moment! Was ist da vorgefallen? Jemand ist in meinen Wohnwagen eingedrungen. Die Alarmanlage und mein Pieper sind losgegangen. Da war ein Einbrecher, aber er ist geflohen. Als die Sirenen anfingen, die Jungen hier haben den Mann verfolgt, aber er konnte entwischen. Ist das nicht schrecklich? Wer tut denn sowas? Das wüsste ich auch gern. Und ihr zwei habt ihn verfolgt? So war es, Ma'am. Wer seid ihr? Und was hattet ihr hier zu suchen? Ich hab euch doch schon mal irgendwo gesehen. Wir kommen aus Rocky Beach und haben von einem Freund gehört, dass hier ein ausgezeichneter Ort zum Campen sei. Deshalb wollten wir uns mal hier umsehen. Ja, und dann war plötzlich ein Mann, der auf ihren Wohnwagen zuging. Er kam uns zuerst gar nicht verdächtig vor. Wir dachten, er wohnt hier. Erst als der Alarm losging und er abhaute, war uns klar, dass es ein Einbrecher gewesen sein musste. Wir sind hinterhergelaufen, ja, aber er war schneller. Er ist mit einem Wagen geflohen. Unser Freund Bob ist hinterher. Ah, da kommt er gerade zurück. Bob! Bob, hier sind wir. Bob, konntest du den Einbrecher verfolgen? Ja, gewissermaßen. Ich bin immer hinterhergefahren. Und dann... Du hast ihn verloren? Doch, ja, so war's. Ja. So ein Mist! Also, das ist wirklich ärgerlich. Das war sehr tapfer von euch. Wissen Sie, Miss Wallace, im ersten Moment dachte ich, die Jungs wären die Einbrecher gewesen. Haben Sie den Einbrecher denn gesehen? Oh ja, ja sicher, das habe ich. Und wie sah er aus? Naja, wissen Sie, er war schon weit weg und es war ja auch dunkel. Eigentlich habe ich ihn nur ganz kurz gesehen. Und ihr? Er war irgendwie, ja, mittelgroß und mittelalt. Ja, und auch sonst sehr mittelmäßig. Na, das hilft uns wirklich weiter. Ich gehe nachsehen, ob etwas gestohlen wurde. Ich werde dir mal helfen. Als Justus an der offenen Tür stand, beugte sich gerade Miss Wallace über einen Blumenkübel, aus dem ein jämmerlich aussehender Gummibaum wuchs. Ich komme sehr gut allein zurecht, danke. Verzeihung, ich... Na, was war das denn jetzt? Sie braucht wohl keine Hilfe. Sie ist ein wenig durcheinander, die Gute. Nimmt es ihr nicht übel. In letzter Zeit arbeitet sie so viel. Nicht nur im Museum, sondern auch noch zu Hause. Tag und Nacht brütet sie über irgendwas. Ach ja? Worüber denn? Ach, ich weiß nicht. Irgendwas mit Bildern und Kunst. Ich habe von diesen Dingen ja keine Ahnung. Aber es scheint ihr sehr wichtig zu sein. Interessant. Aber nun endlich zum Geschäft. Geschäft? Ja, ich bin Mrs. Lansky. Mir gehören diese Grundstücke, auch die Wiese dort drüben. Und ihr wollt doch auf ihr campen. Wann soll's losgehen? Am Wochenende. Vorausgesetzt, Ihr Platz ist nicht ausgebucht. Aber nein, ganz und gar nicht. Ich freue mich. Drei so tüchtige Jungs wie euch hat man doch gerne als Gäste. Hoffentlich wird das Wetter bis dahin besser. Schön. Wunderbar. Dann also bis Freitag. Mann, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Allerdings. Hätte Julien mich im Museum gesehen, dann wäre der Schwindel, ich hätte den Einbrecher verfolgt, sofort aufgeflogen. Aber in puncto Einbrecher. Es gab doch nicht wirklich einen, oder Jus? Doch, Peter. Du hast mich angestiftet. Das stimmt allerdings. Glücklicherweise konnten wir Mrs. Lansky davon überzeugen, dass nicht wir die Einbrecher waren, sondern dass wir den Täter lediglich verfolgt haben. Aber wie konnte sie dann behaupten, dass sie ihn selbst gesehen hat? Rate mal! Just hat sie sozusagen um den Verstand gequatscht, bis sie schließlich glaubte, dass da wirklich jemand gewesen war. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie leicht das vermeintliche Erinnerungsvermögen eines Menschen durch gezielte Suggestion zu beeinflussen ist. Na, wie dem auch sei. Es war einiges schiefgelaufen. Aber wir haben auch Erfolge zu verbuchen. Wir haben Julianne Wallace gefunden und können sie am nächsten Wochenende Tag und Nacht beschatten, ohne dass sie Verdacht schöpft. Moment mal. Soll das heißen, wir werden wirklich auf dieser Wiese campen? Bei dem Wetter im Zelt? Na super. Wir werden uns den Hintern abfrieren und noch dazu absaufen. Großartiger Plan, Just. Wer spricht denn von einem Zelt? Säßen wir den ganzen Tag vor einem Zelt und würden zu ihrem Wohnwagen hinüberstarren, wäre sie sehr schnell misstrauisch. Nein, wir brauchen mehr Platz. Ein Ort, von dem aus wir sie beobachten können, ohne dass sie uns hört. Wo wir auch nachts auf der Lauer liegen können, während sie denkt, dass wir schlafen. Ja, und wie bitte soll das gehen? Da bräuchte ich mir selbst einen Wohnwagen. Du hast es erfasst. Gott, um Himmels Willen, ist dir was passiert? Nein. Alles in Ordnung, Mrs. Jonas. Danke. Was um alles in der Welt treibt ihr da eigentlich? Was wir treiben? Das ist eine sehr gute Frage, Mrs. Jonas. Ihr werter Neffe hat eine ganz, ganz, ganz dumme Idee. Er will diesen Haufen Schrott wieder zum Laufen bringen. Zum Laufen? Ja, zum Fahren halt. Zum Fahren? Zum Fahren, Tante Mathilda, ganz recht. Möglicherweise hast du es im Lauf der Jahre vergessen. Aber bei unserer Zentrale handelte es sich ursprünglich um einen ausrangierten Campinganhänger. Und so einen brauchen wir am Freitag. Deshalb haben wir beschlossen, die alte Dame wieder auf die Straße zu bringen. Du hast es beschlossen, Justus. Leider hast du nicht daran gedacht, dass die Dame von der Unterseite komplett verrostet ist. Aber das geht doch nicht. Warum denn nicht? Weil das Ding niemals fahren wird. Weißt du, wie viele Jahrzehnte dieses Ding schon auf dem Buckel hat? Als dein Onkel es kaufte, war es schon uralt. Der Wohnwagen fällt fast auseinander, auch ohne, dass sie ihn bewegt. Siehst du, deine Tante hat es auf den Punkt gebracht. Es fällt auseinander. Wir können damit nicht auf die Straße. Es ist unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Das hast du ja gestern selbst gesagt. Da kannte ich auch noch nicht die niederschmetternden Details. Da wusste ich noch nicht, dass die Achsenaufhängung vollkommen hinüber ist. Dass die Reifen schon seit Jahrzehnten so spröde sind, dass sie zu Staub zerfallen, wenn man sie nur ansieht. Und dass die Zuggabel nur noch am seidenen Faden hängt. Die Achsenaufhängung hast du doch wieder hingekriegt. Onkel Titus hat versprochen, dass er neue Reifen auftreibt. Und was die Zuggabel angeht, hiermit können wir sie verstärken. Für die paar Meilen wird es auf jeden Fall halten. Könnte sogar klappen. Na also, alles wird gut, Peter. Es hat geklappt. Just, es hat wirklich geklappt. Die Zentrale steht wieder auf Rädern. Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Gemach. Also, die Zentrale steht. Gut. Aber wird sie auch fahren? Am besten machen wir gleich einen Testlauf. Bob, du bist doch mit dem Wagen hier. Moment mal, ganz langsam. Du willst die Zentrale mit meinem Wagen ziehen? Hallo? Ich hab einen 1000 Jahre alten rostigen Käfer, hast du das vergessen? Der zieht nicht mal eine Schubkarre. Außerdem hat er gar keine Anhängerkupplung. Zweiter, dein Wagen hat nicht zufällig... Eine Anhängerkupplung? Doch, hat er, aber der MG steht noch in der Werkstatt. Zum Glück. Das darf noch nicht wahr sein. Wieso haben wir daran nicht gedacht? Onkel Titus? Mich brauchst du da gar nicht zu fragen. Ich brauche den Wagen morgen. Du weißt schon, das Stadtfest am Wochenende. Und ich muss vorher noch viel erledigen. Und jetzt? Wir können die Zentrale doch nicht zu Fuß nach Solromar ziehen. Es muss eine Lösung geben. Es gibt immer eine Lösung. Natürlich, klar. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Ja, was denn um Himmels Willen? Weißt du, woher wir einen Wagen bekommen? Einen, der stark genug ist, unsere Zentrale zu ziehen? In der Tat, Bob. Das weiß ich. Guten Tag, die jungen Herrschaften. Ich freue mich, euch zu sehen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Wohin darf ich euch chauffieren? Heute ist die Sache etwas komplizierter. Wir benötigen den Rolls-Royce diesmal eher als Transportmittel. Das ist überhaupt kein Problem. Der Kofferraum hat ein größeres Volumen, als man auf den ersten Blick annehmen mag. Es geht eigentlich weniger um den Kofferraum. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Sprachen die Herrschaften nicht von einem Transport? Was soll ich denn transportieren? Das hier. Dieses Ding? Ich meine, euer Hauptquartier? Ihr wollt, dass ich diesen Haufen mit meinem Rolls-Royce? Ich meine, also... Verzeihung, die Herrschaften. Ich habe mich gehen lassen. Ein höchst ungebührliches Verhalten für einen Chauffeur. Ich bitte um Entschuldigung. Schon okay, Morten. Was glauben Sie, wie oft ich mich in den letzten Tagen habe gehen lassen? Es ist natürlich nicht mein Rolls-Royce, sondern der von Mr. Gilbert. Ich bin nur sein Angestellter und als dieser habe ich die Pflicht, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Einen 10 Meter langen Campinganhänger mit einem Rolls-Royce zu ziehen, ist wahrscheinlich ein eher ungewöhnliches Unterfangen. Andererseits sehe ich keinen Grund, warum ich eurem Wunsch nicht entsprechen sollte. Immer, wenn die drei Fragezeichen im Rolls-Royce unterwegs waren, starrten die Menschen auf der Straße dem edlen Gefährt hinterher. Daran waren die Jungs schon gewöhnt. Doch diesmal war es anders. Diesmal sahen die Leute einen auf Hochglanz polierten Rolls-Royce, der einen schäbigen, dreckigen, verbeulten, geflickten und noch dazu riesigen Campinganhänger hinter sich herzog. Die Leute blieben stehen, die Autofahrer hupten und mehr als einmal zückte jemand eine Kamera, um den ungewöhnlichen Anblick festzuhalten. Als Morten schließlich in die Lincoln Street einbog, flogen die Türen der Wohnmobile und Campinganhänger auf und Mrs. Lansky und ihre Nachbarn inklusive Julian Wallace starrten dem Gespann ungläubig nach. Das nenne ich einen Auftritt. Ein echter Rolls-Royce mitsamt Chauffeur. Ich bin sprachlos. Sag mal, Jungs, habe ich da etwas nicht richtig mitbekommen? Seid ihr Filmstars oder sowas? Kamt ihr mir deshalb so bekannt vor? Nein, uns stand lediglich kein anderes Transportmittel zur Verfügung. Ich dachte, ihr bleibt nur übers Wochenende und kommt mit einem Zelt. Naja, eigentlich haben wir uns gar nichts dabei gedacht. Der Wohnwagen stand schon so lange herum, da haben wir uns gedacht, dass es mal Zeit wäre, ihn vom Fleck zu bewegen, nicht wahr, Freunde? Na dann, viel Spaß. Hoffentlich macht euch das verdammte El Niño-Wetter keinen Strich durch die Rechnung. Lass mich raten. Sie liest immer noch. Richtig. Besser gesagt, sie blättert. Neben ihr steht ein ganzer Stapel Bücher. Und hin und wieder nimmt sie eines zur Hand und sucht was. Die Frau hat nichts anderes in ihrem Wohnwagen. Könnte glatt deine Schwester sein, Jus. Sie ist auf der Suche nach bestimmten Informationen. Gib mir mal das Fernglas. Danke. Jetzt kann ich vielleicht die Titel ihrer Bücher lesen. Hab ich's mir doch gedacht. Es ist ausschließlich Literatur über Jacquard und Hernandez. Wenn wir nur einen Blick auf die Notizen werfen könnten, die sie ständig nebenbei macht. Oh, nicht so auffällig, Just. Wenn sie sich umdreht, dann war es das mit der Beschattung. Ja, hast recht. Wir sollten lieber rausfinden, womit sich Miss Wallace beschäftigt. Womit genau, meine ich. Solange sich da drüben nichts tut, können wir ohnehin nicht viel machen. Mensch, das ist es! Was ist was? Mir ist gerade was eingefallen. In den Briefen von Jacquard an Hernandez hat er doch etwas von einem Otto geschrieben. Ja, und weiter? Ja, Hernandez war nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer. Und diesen Werken hat er dann Spitznamen gegeben. Marie, Sophia, Karl, Herbert und so weiter. Du meinst, Otto könnte der Spitzname einer Skulptur sein? Möglich wäre es, Peter. Gibt es irgendwo eine Liste dieser Spitznamen? Nee, ich habe keine gefunden. Wenn die Skulpturen verkauft wurden, hatten sie mal andere Namen. Mexikanische Jungfrau oder der Bote oder so. Ich wette, dass ein Hernandez-Experte die Spitznamen kennt. Miss Wallace könnte unsere Fragen ohne Zweifel sofort beantworten. Aber dann wäre unsere Tarnung dahin. Es gibt noch andere. Im Museum zum Beispiel. Wir sollten hinfahren und jemand anderes fragen. Morgen, dann hole ich meinen Wagen aus der Werkstatt. Es dauerte bis zum Nachmittag, bis Peter seinen MG aus der Werkstatt abholen konnte. Danach fuhr er mit Justus zum Hernandez-Haus. Sie betraten es jedoch nicht sofort, sondern blieben im Nieselregen stehen und betrachteten die Skulptur, die den kleinen Platz vorm Museum zierte. Sie stellte einen Mann dar, der seinen Blick starr auf seine vorgestreckte, gen Himmel weisende Handfläche richtete. Der Weltenseher. Irgendwie könnte der auch Otto heißen, findest du nicht? Jedenfalls eher als Sophia. Das wird uns hoffentlich ein Mitarbeiter des Museums beantworten können. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, bitte? Wir haben eine Frage zu den Skulpturen, die Raúl Hernandez gemacht hat. Wir haben gehört, dass Señor Hernandez seinen Figuren Namen gab. Spitznamen sozusagen, wie beispielsweise Sophia. Otto vielleicht. Otto vielleicht? Nur so als Beispiel. Wissen Sie was darüber? Naja, um ehrlich zu sein, so genau kenne ich mich auch nicht aus. Wisst ihr, ich studiere noch. Die Arbeit hier im Museum ist nur ein Nebenjob. Ich fürchte, ich kann euch nicht weiterhelfen. Aber was reden Sie denn da, Mr. Myers? Natürlich können Sie den Jungen weiterhelfen. Sie sind ein Hernandez-Fachmann. Deshalb habe ich Sie doch eingestellt. Mrs. Albright, Sie müssen mich missverstanden haben. Natürlich kann ich den beiden helfen. Ich meine Mr. nur... Mr. Myers, ich befürchte, Sie waren in Gedanken ganz woanders. Also, ihr wollt wissen, was es mit den Spitznamen auf sich hat? Ja, genau. Nun, die Spitznamen waren eigentlich nur ein Scherz unter Freunden. Genau genommen zwischen Jean-Marie Jacquard und Hernandez. Aber ich sehe euch an, dass ihr eher wissen wollt, ob es auch ein Otto gibt. Nicht wahr? Nun ja. Es gibt einen. Der Weltenseher vor der Tür heißt Otto. Leider ist sie ja nicht mehr intakt. Ich war von Anfang an unsicher, ob es eine gute Idee ist, eine Statue auf dem Vorplatz aufzustellen. Ich hatte schon befürchtet, dass sie Schaden nehmen könnte. Wir haben uns den Weltenseher gerade angesehen. Inwiefern ist er denn nicht mehr intakt? Uns ist nichts aufgefallen. Zum Glück sieht man die Beschädigung nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man weiß, dass etwas fehlt, ist der Verlust dennoch schmerzlich. Habt ihr euch noch nicht gefragt, warum die Figur Weltenseher heißt? Ehrlich gesagt, nein. Weil er sich die Welt ansieht. Aber das ist gar nicht abstrakt gemeint, nicht wahr? Die Figur hat sich wirklich eine Welt angesehen. Und das ist der Grund, weshalb er so auf seine Hand starrt. Sehr gut, junger Mann. Ursprünglich hielt die Figur einen Bronzeglobus in der Hand. Doch irgendwelche Raudis hatten die Weltkugel abmontiert. Sie steckte nur auf einem Stahlstift, damit man sie drehen konnte. Die Museumsleitung hatte angenommen, die Kugel sei aufgrund der Höhe, in der sie sich befand, in Sicherheit. Doch das war ein Trugschluss. Eine Schande. Die Menschen haben keine Achtung vor der Kunst. Das ist wirklich sehr interessant, Miss Albright. Sie haben uns sehr geholfen. Gern geschehen. Darf ich denn fragen, was es zu gewinnen gibt? Zu gewinnen? Zu gewinnen? Wie ließe es sich sonst erklären, dass gestern schon jemand hier war, der genau die gleiche Frage stellte? Deshalb wusste ich auch sofort, dass ihr euch nach Otto erkundigen wollt. Also los. Was gibt's zu gewinnen? Auf jeden Fall etwas Wertvolles. Sagen Sie, was war denn das für ein Mensch, der gestern nach diesem Otto gefragt hat? Der Mann war Mexikaner, glaube ich. Aber so genau habe ich ihn mir nicht angesehen. Können Sie sich zufällig daran erinnern, was er für einen Wagen fuhr? Was für einen Wagen er fuhr? Nein, also wirklich, das weiß ich nicht. Aber er war groß und trug einen dunklen Mantel. Und er war irgendwie unfreundlich. Da seid ihr Jungs auf jeden Fall netter. Ich hoffe, ihr gewinnt den Preis. Es wäre zu schade, wenn dieser Kerl euch zuvorkäme. Sie sagen das. Hast du die Welt gesehen, hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Wir wissen jetzt, was damit gemeint ist, Bob. Echt? Was denn? Wir haben Otto gefunden. Im Klartext, jemand hat die Weltkugel, die der Weltenseher, alias Otto, ursprünglich in den Händen hielt, gestohlen. Und in dieser Weltkugel muss etwas versteckt sein. Und ich glaube, ich weiß auch schon was. Echt? Dann raus damit! Ich frage mich, ob es möglich ist, eine Anamorphose durch eine Kugel sichtbar zu machen. Eine spiegelnde Kugel, die man vielleicht auf den ersten Blick für einen Globus halten kann. Du meinst... Hast du die Welt gesehen, hast du viel gesehen. Und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Mann, das ergibt ja wirklich einen Sinn. Das Problem ist nur, dass wir weder die Kugel noch an Feuermond herankommen können, weil wir nicht wissen, wo sie sich befinden. Ich habe aber auch was Neues. Zwar eine schlechte Nachricht. Julianne Wallace hat uns durchschaut, Just. Sie konnte sich wieder daran erinnern und hat uns eine Galgenfrist bis morgen früh eingeräumt, unsere Sachen zu packen und zu verschwinden. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Damit können wir unsere Mission wohl vergessen. Wie ist sie uns bloß auf die Schliche gekommen? Brandon! Wie bitte? Brandon Myers! Würde mich nicht wundern, wenn er Wallace Komplize ist. Brandon hat Julianne angerufen und ihr von uns erzählt. Und dann dämmerte es der guten Julianne, warum wir ihr am Anfang so bekannt vorkamen. Stimmt, Peter. Unmittelbar, bevor sie hier rüberkam, hat Julianne telefoniert. Ist das etwa schon wieder die Wallace? Herein. Brittany! Ah, hier steckt ihr also. Habt ihr eine Ahnung, wie lange es gedauert hat, euch zu finden? Deine Tante Justus konnte mir nur sagen, dass ihr irgendwo hinter Malibu mit dem Wohnwagen unterwegs seid. Ich habe stundenlang die Küste abgesucht. Zum Glück konnten sich einige Tankstellenbesitzer an Rolls-Royce mit einem uralten Campinganhänger dran erinnern. Wo warst du denn überhaupt, nachdem wir Eugenie geschnappt hatten? Ich bin für ein paar Tage untergetaucht. Eugenie könnte so alles Mögliche über mich erzählen und... Na, da wollte ich mal ein paar Tage abwarten. Und was hast du hier zu suchen? Um euch das hier zu geben! Und solche Kommentare muss ich mir nicht anhören. Bis dann, ihr Superdetektive! Die ist ja mal wieder drauf. Was ist denn das für ein Päckchen, das sie uns gebracht hat, Jus? Da ist unser Peilsender drauf. Das ist also das Päckchen, mit dem wir Eugenie geködert haben. Mal sehen. Hä, was ist denn das? Baupläne. Mann, das scheint ja ein echter Prachtklotz zu sein. Mit 3 Stockwerken. Aber was hat Eugenie damit vor? Wollte er eine Villa bauen? Nein, er wollte darin einbrechen. Er hat sich die Baupläne zukommen lassen, um einen Plan auszutüfteln, wie er am besten dort einsteigen kann. Und ich wette, dass in dieser Villa, wo auch immer sie stehen mag, Feuermond versteckt. Zentrale! Was ist denn? Was ist denn los, Bob? Merkt ihr denn nichts? Wir müssen raus! Bob, was ist denn? Was ist denn los? Bob, kannst du vielleicht mal Bescheid sagen? Okay, das macht einen wenig ermunternden Eindruck. Ich hätte es nicht treffender formulieren können. Zentrale ist auf der nassen Design gesunken. Das darf doch nicht wahr sein! Los, raus da! deinem Gewicht versinkt die Zentrale gleich komplett. Ich muss doch sehr bitten. Ich habe leichtes Übergewicht, ja. Aber das dürfte trotzdem keinen entscheidenden Teil dieser Misere beigetragen haben. Dennoch sollten wir uns schleunigst überlegen, wie wir unser Hauptquartier aus dieser misslichen Lage befreien. Je geschwollener du redest, desto schlimmer ist die Lage, Justus. Trotzig. Und auf der Jonaschen Sprachschnörkelskala wäre eine glatte 10. Wir müssen uns beeilen. Die Zentrale muss da raus. Wie denn? Wir können sie doch unmöglich aus dem Schlamm schieben. Wir müssen sie rausziehen. Und womit? Mit deinem Wagen. Was? Guck nicht so entgeistert, Peter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bob, wir holen Pappkartons und legen ein paar Streifen davon unter die Räder. Und setz deinen MG zurück, Peter. Justus, deine tolle selbstgebaute Zuggabel passt nicht richtig. Warum nicht? Beim Rolls-Royce klappt es doch auch. Hier klappt's halt nicht. Los, helf mir mal. Also, wir drücken sie runter. Auf drei. Eins, zwei und drei. Das kriegen wir nie wieder ab. Müssen wir auch erstmal nicht. Los jetzt. Passt auf, Kollegen. Ich versetze die Zentrale in Schaukelbewegungen. Ihr müsst im gleichen Rhythmus mitschieben. Ich schieb hier schon wieder alleine. Weiter! Weiter, Peter! Gib Gas! Jetzt bloß nicht stehen bleiben! Oh, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Peter. Gut gemacht? Mein Wagen sieht aus wie ein Haufen Naja, lassen wir das. Ich hoffe, das wird ja eine Leere sein. Von nun an bleibt die Zentrale dort, wo sie hingehört. Nämlich auf den Schrottplatz. Verstanden? Verstanden, Zweiter. Und versprochen. Großes Detektiv-Ehrenwort. Ich muss mal kurz wohin. Bis gleich. Ja. Ah, hallo Brandon. Ja, nein, ich bin schon wach. Diese drei Schnüffler haben gerade einen Heidenkrach gemacht. Aber jetzt ist es wieder vorbei. Ich glaube, die verschwinden gleich. Gott sei Dank. Aber weshalb rufst du mich an? Was? Ist das dein Ernst? Ich komme sofort zu dir. Machst du Witze? Ich weiß, dass die Küstenstraße teilweise überschwemmt ist. Habe ich eben im Radio gehört, aber du glaubst gar nicht, wie egal mir das ist. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Brandon. Wenn du wirklich recht hast, dann sind wir bald am Ziel. Dann haben wir Feuermond bald gefunden. Kollegen. Was ist denn? Ich habe eben ein Telefonat von Julian Wallace belauscht. Es geht um Feuermond. Sie haut ab. Wir müssen hinterher. Halt, erst die Zentrale koppeln. Also los. Oh Mann, keine Chance. Hab ich's doch gesagt, da passt was nicht. Das Ding kriegen wir nie wieder ab. Ohne Werkzeug haben wir wirklich keine Chance. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir folgen ihr. Los! Mit der Zentrale? Aber das... Fahr! Sanfter nehmen, ja? Tut mir einen Gefallen, ihr beiden. Keine Belehrungen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ist schließlich mein Auto und mein Leben. Okay. Wohin ist sie gefahren? Nach links. Und was machen wir, wenn sie uns bemerkt? Keine Ahnung. Halt genug Abstand, dann sieht sie uns vielleicht nicht. Genug Abstand ist kein Problem. Wenn es weiter bergauf geht, bleiben wir gleich stehen und wollen rückwärts wieder runter. Aber auch das noch. Peter, sei bloß vorsichtig. Auf nasser Straße wird's wahrscheinlich noch schwieriger mit dem Manövrieren. Bob, was hab ich vorhin über belehrende Kommentare gesagt? Ein Vorteil hat es. Julian muss langsamer fahren. Du aber auch. Du bist ein bisschen zu schnell, oder? Hast recht. Jetzt, wo es bergab geht, habe ich gar nicht bemerkt, dass wir schneller geworden sind. Ja, dann brems! Uah! Etwa so. Es geht nicht anders, okay? Solange es bergab geht, sieht der MG die Zentrale nicht. Er ist auf der Flucht vor ihr. Wenn ich bremse, passiert genau das. Ich verliere die Kontrolle. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange es bergab geht. Jens Wagen wird schneller. Sie hat uns bemerkt. Was jetzt? Du darfst sie auf keinen Fall verlieren. Wow, Vorsicht! Die Kurve! Ah! Mach was! Die Zentrale stellt sich gleich quer! Da gibt's nur eins. Schneller fahren. Peter! Das war... Der Oberhammer. Das war beinahe unser Ende. Dieses anhängliche Drecksding. Kann das nicht einfach abfallen? Ruhig, Blut, Peter. Du machst es großartig. Na toll. Um eine hatten wir uns eben an der Felswand verabschiedet. Aber du hast uns doch gerade... Ein Erdrutsch! Peter, du musst bremsen! Aber brems! Brems, verdammt nochmal! Oh, was war das für ein Sturm? Das verdammte Sandbauplanet! Die Zentrale stellt sich wieder quer! Wir bleiben an der Felswand hängen! Mach was! Ich kann nicht! Peter, alles klar. Oh, das machen wir nie wieder, okay? Du hast meine hundertprozentige Zustimmung, Bob. Und meine erst. Steigen wir erstmal aus. Oh nein. Unsere Zentrale. Ach du Scheiße. Aber wenigstens hat sie den Aufprall gegen die Felswand abgefangen. Ich glaub das einfach nicht. Die Zentrale ist nur noch breit. Besser die Zentrale als wir. Ihr Wahnsinnigen! Ihr hättet mich fast umgebracht! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Miss Wallace. Komm mir nicht zu nahe! Mein Gott, ist was passiert? Kann ich... Oh Gott, die Straße. Ist man verletzt? Nein, alles in Ordnung. In Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Rufen Sie die Polizei. Die drei Jungs sind gemeingefährlich. Die Polizei sollte wegen der Straße tatsächlich dringend informiert werden. Und falls die Beamten noch Zeit finden, können sie sich dann gleich um diese Damen hier kümmern. Um mich? Ganz recht, um sie. Die Person, die vorhat, in naher Zukunft das wertvollste Gemälde der Welt zu stehlen. Ich? Was? Was soll ich denn jetzt tun? Rufen Sie die Polizei und melden Sie den Erdrutsch. Und wir vier sollten uns dringend unterhalten. Nachdem die Polizei die Straße abgesperrt hatte, halfen die Beamten den drei Detektiven, die Zentrale auf den nächsten Parkplatz zu schleppen. Dort parkte Peter auch seinen MG. Dann stiegen die drei Fragezeichen zu Julianne Wallace in den Jeep und fuhren gemeinsam nach Oxnard. Brandon Myers war furchtbar erschrocken, als die vier vor seiner Tür standen. Julianne, was? Um Himmels Willen, was ist passiert? Warum sind die drei Jungen bei dir? Lässt uns rein, Brandon. Aber natürlich, kommt rein bitte. Ihr müsst aus den nassen Sachen raus, sofort. Mein Gott, ihr seid ja blau angelaufen. Ich mache erstmal heißen Tee und hole Handtücher und Decken. 5 Minuten später saßen die drei Fragezeichen und Julianne in Wolldecken gehüllt in Brandon Myers schlichtem Junggesellen-Apartment. Also, wer zur Hölle seid ihr? Ich darf Ihnen doch unsere Karte geben. Hier. Die drei Detektive. 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. 2. Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Oh mein Gott. Jetzt wird mir einiges klar. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid die Jungs, die schon ein paar Mal Victor Eugenie auf den Fersen waren. Ganz recht. Und sie sind seine frühere Geliebte und spätere Rivalin. Um Himmels Willen! Woher habt ihr denn diese absurde Idee? Justus berichtete von Eugenies Festnahme und dem Besuch im Präsidium. Feuermond ließ er jedoch unerwähnt. Natürlich habe ich mitbekommen, dass Viktor Eugenie festgenommen wurde. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ihr drei dahinter steckt. Was er dir erzählt hat, Justus, ist zum Teil die Wahrheit und zum Teil haarsträubender Unsinn. Dann erzählen Sie uns bitte Ihre Version. Die Wahrheit ist, ich kenne Viktor. Wir waren Freunde damals in Frankreich und auch der Rest, dass er mehr von mir wollte, als nur mit mir befreundet zu sein, stimmt wohl. Aber dann schenkte Viktor mir das gestohlene Anandes-Bild und unsere Freundschaft endete. Ich habe ihn für den Diebstahl verurteilt, aber ich brachte es nicht fertig, ihn anzuzeigen. Schließlich wurde mir die Entscheidung, wie ich in Zukunft mit Viktor umgehen wollte, abgenommen, da ich wieder zurück nach Amerika ging. Jahrelang hörte ich nichts von Viktor. Aber eines Tages stand er plötzlich vor meiner Tür, mit einer Flasche Wein in der Hand und besuchte mich, als seien wir alte Freunde. Wir verbrachten einen netten Abend miteinander und er verschwand wieder, ohne eine Spur zu hinterlassen. Seitdem besuchte er mich regelmäßig. Er war häufig in Kalifornien. Eine weitere gute Freundin von ihm lebte hier. Vielleicht kennt ihr sie, Lydia Cartier. Sie ist allerdings vor einigen Monaten verstorben. Wir kennen Mrs. Cartier aus einem früheren Fall, aber sie war nach unserem Wissen Mr. Eugenies Großtante, nicht seine Freundin. Seine Tante? Davon wusste ich nichts, aber wie dem auch sei. Victor war oft in der Gegend und egal wie häufig ich meinen Wohnort wechselte, Victor wusste immer, wo ich zu finden war. Er tauchte aus dem Nichts auf und verschwand wieder ins Nichts. Aus den Zeitungen erfuhr ich dann nach und nach von seiner zweifelhaften Karriere. Während seiner ersten Besuche habe ich noch versucht, ihn von seinen Raubzügen abzubringen. Aber das war vollkommen hoffnungslos. Hätte man die Polizei gerufen, wäre er einfach verschwunden. Also fand ich mich damit ab. Mein Freund, der Meisterdieb. Das bedeutet nicht, dass ich gutheiße, was er tut. Im Gegenteil. Und ich finde es auch nicht im Mindesten bedauerlich, dass er nun endlich geschnappt wurde. Ich habe ihm immer prophezeit, dass das eines Tages passieren würde. Aber er hat mich nur ausgelacht. Dass nun ausgerechnet ihr ihn zur Strecke gebracht habt, ist eine Ironie des Schicksals. Er hat nämlich von euch gesprochen. Besser gesagt von dir, Justus. Von mir? Ja, er hält große Stücke auf dich, weißt du? Deine Freunde hat er allerdings nur am Rande erwähnt, sonst hätte ich wahrscheinlich viel früher begriffen, wer ihr seid. Wissen Sie, warum Eugenie sich dieses Mal in Kalifornien aufhielt, Julien? Nein, ich habe keine Ahnung. Er wollte Feuermond stehlen. Feuermond? Ja, das letzte Gemälde von Jean-Marie Jacquin. Absurd. Feuermond ist nur eine Legende. Das Bild existiert nicht. Tatsächlich? Mr. Eugenie ließ durchblicken, dass Sie auf der Suche nach dem Gemälde seien, genau wie er. Wie schon gesagt, einiges von dem, was er dir erzählt hat, ist blanker Unsinn. Sie haben sich in den letzten Tagen aber sehr intensiv mit Jacquin und Hernandez beschäftigt. Sicher, ich arbeite gerade an einem Buch über die beiden Maler und stecke mitten in einer Recherche. Nun, Eugenie ist von der Existenz des Bildes überzeugt. Glauben Sie wirklich, dass er sich in diesem Punkt täuscht? Er ist ein Kunstkenner. Er weiß alles über Maler und ihre Kunstwerke. Feuermond ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Glaubens. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Gemälde wirklich existiert. Trotzdem glauben natürlich viele daran. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn es eines Tages wirklich auftaucht. Ich fürchte, Viktor hat euch einen Bären aufgebunden. Das passt zu ihm. Er ist ein Spieler, wisst ihr? Er führt gerne Menschen an der Nase herum. Vielleicht ist das die Rache dafür, dass ihr ihn geschnappt habt. Ich kann euch keinen Vorwurf machen, dass ihr mich verdächtigt habt. Wenngleich ich euch den Rat geben möchte, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Die Verfolgungsjagd vorhin hätte leicht ins Auge gehen können. Naja, ich hoffe, ihr lernt aus euren Fehlern. Die drei Fragezeichen verabschiedeten sich bald. Während Peter und Bob zum Schrottplatz fuhren, fuhr Justus mit einem Taxi nach Saul-Romar. Julian Wallace war noch nicht zu Hause. Das Türschloss zu ihrem Wohnwagen war selbst für Justus kein Problem. Die Alarmanlage schaltete er sofort mit dem kleinen Gerät, das er aus Julians Jacke entwendet hatte, aus. Zielstrebig wandte er sich dem vergümmerten Gummibaum zu, der in der Ecke stand. Genau wie es Julian vor ein paar Tagen getan hatte, als sie wegen des Alarms nach Hause geeilt war. Die 200-Jahr-Feier von Rocky Beach war angebrochen. Aus dem schwarzen Häusermeer der Kleinstadt ragten einzelne Bauten in kaltem Blau und feurigem Rot heraus. Die Scheinwerfer schwenkten nach links und rechts immer hin und her. Die dabei schwankenden Schatten erschufen die Illusion, dass die Gebäude sich bewegten. Sie schienen zu der Musik zu tanzen. Ach, das ist einfach Wahnsinn. Am Mann bin ich froh, dass wir hier sind und das nicht verpassen. Der Tag hat ja doch noch was Gutes zu bieten. Auch ich hätte dieses Spektakel ungern versäumt. Seht mal, da vorne ist eine Großbildleinwand. Da werden Kamerabilder von einem Hubschrauber übertragen. Ha, aus der Vogelperspektive ist das alles noch beeindruckender. Die Show weitete sich aufs Meer aus. Plötzlich schienen die Bojen draußen auf dem Pazifik Feuer zu fangen und wurden in das Spiel aus Licht und Farben integriert. Auf Knox Island waren ebenfalls Scheinwerfer errichtet worden, die die Insel in mystisches Licht tauchten. Justus warf einen Blick auf die Leinwand, um dieses wunderbare Bild von oben zu sehen. Der Helikopter richtete die Kamera in diesem Moment auf das Knox-Anwesen. Bob! Sieh doch nur! Peter! Da, auf der Leinwand! Seht ihr das? Das gibt's doch nicht! Die Knox-Villa! Ich hab das Ding noch nie von oben gesehen. Das sieht ja genauso aus wie die Architektenpläne aus dem Päckchen von Eugene. Dann will er also in die Knox-Villa einbrechen, weil sich Feuermond auf dem Gelände befindet. So muss es sein! Wir müssen was unternehmen! In 5 Minuten, okay? Ich glaube nämlich, jetzt kommt das große Finale. Inzwischen waren alle in der Stadt installierten Lampen abwechselnd im Einsatz. Hinzugekommen waren grellweiße Stroboskopblitze, die den Himmel erhellten. Die tief hängenden Wolken glühten im bunten Widerschein der Lichtshow. Doch dann... Was ist denn jetzt los? Stromausfall! Stromausfall? Meinst du, da ist irgendwo eine Sicherung durchgeknallt? Sieht ganz so aus. Die Show ist jedenfalls vorbei. Die ersten Leute gehen schon. Ja, dann lass uns auch nach Hause gehen. Mein Stromausfall? Etwa so wie vor 2,5 Wochen, als das Verwaltungsgebäude explodierte? Da wurde die Umspannstation beschädigt. Und da das Stromnetz von Rocky Beach wegen des Ausfalls der Umspannstation ohnehin stärker belastet war als sonst, fiel ein Stromverteiler nach dem anderen aus. Eine Kettenreaktion, die die ganze Region lahmgelegt hat. Aber das passiert doch öfter mal, Just. Peter, was ich sagen will, ist, dieser Stromausfall ist kein Zufall. Er ist geplant gewesen. Und die Weichen für diesen Zwischenfall wurden bereits vor 2,5 Wochen gestellt. Von Eugene und seinem Handlanger, dem Nachtschatten. Du meinst, der Stromausfall damals war gar nicht der eigentliche Grund für die Explosion? Exakt. Nicht damals brauchte Eugene einen Stromausfall, sondern heute, um das Gemälde zu stehlen. Das war von Anfang an der Plan. Er wollte in dieser Nacht zuschlagen. Das gibt's ja nicht. Eugene ist zwar außer Gefecht gesetzt, aber der Nachtschatten... Da wäre ich mir nicht so sicher. Just, wo willst du denn hin? Zum Polizeipräsidium. Polizei brennt Licht. Überall sonst ist es stockdunkel. Wahrscheinlich habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Wir statten Inspektor Cotta einen kurzen Besuch ab. Vielleicht kann er uns mehr über den Stromausfall sagen. Ach, tut mir leid, Jungs. Wenn ihr wegen des Stromausfalls fragen wollt, ich weiß nichts Genaueres. Wir möchten zu Inspektor Cotta. Ist er da? Ah, ihr seid diese Detektivjungen, stimmt's? Nein, der Inspektor ist leider nicht da. Ich bin hier der Einzige. Wegen des Stromausfalls? Seltsam. Wir haben auf dem Weg hier keinen einzigen Polizisten auf der Straße gesehen. Nein, sie sind woanders. Aber ich habe jetzt auch wirklich keine Zeit mehr. Sie kommen gerade um vor Arbeit, das sieht man. Sagten Sie gerade, Sie seien hier ganz allein im Präsidium? Was ist mit dem Personal, das Victor Genet bewacht? Mr. Ja, ach sicher, natürlich, klar, ja. Sir? Ja? Warum sind Sie so nervös? Ist es doch alles in Ordnung mit Mr. Eugenie, oder? Ja, aber natürlich. Was sollte nicht in Ordnung sein? Ich meine... Der Stromausfall hat nicht zufällig die Funktionsweise des elektronischen Schlosses von Eugenies Zelle beeinträchtigt. Wir hatten es erst gar nicht bemerkt. Wir waren alle so irritiert wegen des Stromausfalls. Und es waren sowieso nur ein paar Leute hier, weil alle ja für die Sicherheit auf dem Stadtfest abkommandiert worden waren. Das Notstromaggregat sprang zwar nach 2 Sekunden an, ja, aber... Ja, irgendwie müssen diese 2 Sekunden ausgereicht haben. Ausgereicht? Wofür? Ja, für Eugenie. Das Schloss zu knacken. Es ist mir ein Rätsel, wie er entkommen konnte. In so kurzer Zeit. Er muss gewusst haben, dass der Strom ausfällt. Versteht ihr? Als wäre er mit dem Teufel im Bunde. Er wusste es. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wie konnte Eugenie nur entkommen? Inspektor Cotta hatte uns doch versichert, dass es unmöglich sei. Cotta wusste ja auch nicht, dass der Strom ausfallen würde. Eugenie hingegen schon. Er musste nur auf den richtigen Moment warten und schnell genug reagieren, bevor er das Notstromaggregat anspringen konnte. Das normale Türschloss dürfte für ihn als Meisterdieb kein Problem sein. Vermutlich hat das mit einem Schnürsenkel aufbekommen. Die Wachposten waren angesichts des Spektakels bei der Feier abgelenkt. Wahrscheinlich war Eugenie schon über alle Berge, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass er nicht mehr in seiner Zelle saß. Aber das alles gehörte doch nicht zu seinem Plan, oder? Er hat sich doch nicht absichtlich festnehmen lassen. Nein, nicht mal Eugenie kann so weit vorausplanen. Aber er wusste, dass er in dieser Nacht, wenn der Strom ausfällt, entkommen konnte. Geplant war was anderes. Der Einbruch in der Knox-Villa. Exakt. Da Mr. Knox ein sehr reicher Mann ist, hat er bestimmt eine ausgezeichnete Alarmanlage. Aber eine Alarmanlage funktioniert nur mit Strom. Und die Insel liegt so küstennah, dass sie den Strom wahrscheinlich vom Festland bezieht. Das bedeutet, dass Knox Island in diesem Moment, wie alles andere auch, außer Gefecht gesetzt ist. Die Alarmanlage funktioniert nicht. Was tun wir denn jetzt? Erstmal rufen wir Inspektor Cotta an. Verdammt! Netz ist vollkommen überlastet. Wahrscheinlich versucht gerade halb Kalifornien übers Handy zu telefonieren, weil das Festnetz ausgefallen ist. Jedenfalls haben wir keine Chance, irgendwo durchzukommen. Und jetzt? Wir hinterlassen dem Officer auf dem Revier eine Nachricht. Fragt sich nur, wann der Inspektor wieder auftaucht. Wir dürfen auf gar keinen Fall auf ihn warten. Wir fahren zum Schrottplatz, suchen uns die nötige Ausrüstung zusammen und dann fahren wir zur Insel. Sag mal, was hast du da eigentlich im Rucksack drin, Jus? Naja, ich war doch heute bei Julian Wallace. Hä? Du hast also den Globus des Weltenseers? Möglich. Ich weiß nicht, Jus. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Deine Skrupel einfach, das Boot von Jeffreys Vater zu borgen und damit eine Spritztour zu machen, ehren dich, Peter. Aber erstens hast du einen Schlüssel zum Boot, was ja ein gewisses Vertrauen voraussetzt. Und zweitens sind alle Alternativen zu zeitaufwendig. Ja, schon gut. Ich dachte nur, ich sag's nochmal. Bob, nimm's ins Protokoll auf. Peter hat Zweifel an der moralischen Vertretbarkeit der Mission. Er hat schon recht, Jus. Aber du auch. Also, ich finde, wir dürfen uns Jeffreys Boot in diesem Notfall ausleihen. So, kannst starten, Peter. sind da, Kollegen? Wir scheinen die einzigen zu sein. Weder der Hausherr noch sonst jemand ist da. Also, gehen wir an Land. Das ganze Gelände ist ja umzäunt. Ja, dafür haben wir unseren Spezialisten, Peter. Das Schloss hat ja gar kein Schlüsselloch. Das scheint elektronisch zu funktionieren. Tja, da komme ich mit dem Dietrich auch nicht besonders weit. Über den Zaun können wir auch nicht klettern, viel zu hoch. Seht ihr den Kasten da hinten? Hm? Ich bin sicher, dass es so eine Art Konsole ist, an der man die Tür manuell öffnen kann. Wenn nur einer von uns auf die andere Seite käme, dann könnte er den anderen öffnen. Es kommt aber keiner rüber. Und das bedeutet auch, dass ich Eugene nicht hier rumtreibe. Gib mir mal das Fernglas, Peter. Danke. Was suchst du denn da, Just? Ich will sehen, ob Bob recht hat. Na, das sieht man doch von hier aus. Da oben ist keiner. Da oben! Da! Eine Gestalt! Ich habe ihn nur kurz gesehen. Aber ich glaube, es war Eugene. Er ist doch hier. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Aber wenn wir nichts unternehmen, dann haut er mit dem Bild ab. Wir müssen ihn aufhalten. Denk nach. Wie kommen wir über den Zaun? Nun ja, ich hätte eine Idee, wie wir da reinkommen. Was denn für eine Idee? Raus damit, Zweiter. Ich trau mich nicht. Warum nicht? Wenn die Idee, naja, leichtsinnig ist. Vorsichtig formuliert. Aber ich ahne, dass du den Plan trotzdem gut findest. Das klingt vielversprechend. Peter, alles halb so wild. Du hast es doch schon mal gemacht, freiwillig sogar. Ja, da ging's ja auch bloß um den Spaß an der Sache und nicht um ein vollkommen wahnwitziges Einbruchsmanöver. Ist es nicht wahnsinnig? Ist es eine brillante Idee. Und dazu noch deine eigene. Na schön. Dann hilf mir mal, den Gleitschirm zu entfalten. Ja. Lass mich immer wieder überreden. Worauf müssen wir denn so achten, wenn du in der Luft bist? Auf Tempo. Du darfst erst langsamer werden, wenn ich über dem Gelände auf der anderen Seite des Zauns schwebe. Also sonst falle ich ins Wasser. Aha, aufs Tempo. Erst langsamer über dem Gelände. Okay, alles klar, das kann ich mir schon merken. Und du, Justus, kümmerst dich um die Seilwinde. Da ich nicht weiß, wie man so ein Gleitschirm steuert, müssen wir so lange warten, bis der Wind mich in die richtige Richtung treibt. Und pass auf die Felsen auf. Bob, du guckst nur aufs Wasser, während Justus mich im Auge behält. Alles klar? Okay, nur aufs Wasser gucken. Hier, mit dem Funkgerät können wir uns verständigen. Sobald du drüben bist, legst du den Gleitschirm ab und öffnest das Tor an der Konsole. Verstanden? Es war mein Plan, Just. Erinnerst du dich? So, bin fertig. Dann gib mal Gas, Bob. Zweiter und Erster, bitte kommen. Ging mir schon besser. Ich gewinne irgendwie nicht richtig an Höhe. Der Wind ist zu stark. Aber für den Zaun dürft's reichen. Du musst auf mehr Seil gehen, sonst reicht's nicht für die andere Seite. Und Bob soll einen weiteren Bogen fahren, damit ich zur Insel drifte. Bis jetzt ist unter mir nämlich nur Wasser. Alles klar, wir geben uns Mühe. Just, da ist wer. Könntest du dich bitte ein bisschen präziser ausdrücken, Peter? Da kommt ein Motorboot auf euch zu. Seht ihr es? Nein, bisher nicht. Von wo? Von der Küste her natürlich. Brauchst du mal ein bisschen auf die Tube drücken und auf die andere Seite der Insel steuern, damit wir nicht entdeckt werden. Verstanden? Gas geben. Ist schon ziemlich nah. Okay. Halt! Stopp! Hallo Just! Melde dich! Justus! Cross ihn dann sofort! Was ist los, Zweiter? Ich rase auf die Villa zu wie eine Fliege auf die Windschutzscheibe. Mach was ich... Ah! Rase auf die Villa zu wie eine Fliege auf die Windschutzscheibe. Mach was ich... Ah! Bob! Bob, halt an! Was ist denn los? Peter sagt, du sollst das Boot stoppen. Sofort! Mein Gott, das Seil! Ist Peter etwa... Peter ist auf dem Dach! Was? Auf dem Dach? Aber woher weißt du das denn? Ich hab den Gleitschirm gesehen.